Hallo, herzlich willkommen zu Heiter Scheitern im Juni. Am Sonntag im Juni. Am 7. Juni. Am 7. Juni. Ich bin Joke. Hallo, ich bin Steff. Hallo, ich bin Marlene. Zunächst viele Grüße nach Moskau. Wir sind total begeistert. Wir werden in Moskau gehört. Ja, ich war auch ganz aufgeregt. Unser heutiges Thema ist, was war das? Politik, ne? Ich dachte nicht. Also wir wollten eigentlich Politik machen, also das als Thema. Aber jetzt sind wir leider so traumatisiert, dass wir das mit euch teilen möchten. Ja, wir haben jetzt sozusagen ein Scheitern extra. Spontan haben wir uns dafür entschieden, etwas anderes als Thema zu nehmen. Wir wissen noch nicht genau, was das für, also es gibt noch keinen Thema-Begriff, aber ja, wir sind jetzt... Es drängt, genau. Aber bevor es drängt, wir trinken gleich noch Basenausgleichstee. Mm, der genau. Zieht gerade in einer sehr großen, großen Kanne. Und essen dabei feisten Marmorkuchen, der mit einem hellblauen Zuckerguss versehen ist und mit rosa Herzchen noch verziert. Mhm. Und das nicht ohne Grund. Genau. Los geht's, wir kommen just zurück aus dem Schweriner Umland von einer Hochzeitsfeier aus Marlenes Familie, ihr Cousin. Genau, also das kann man schon sagen. Also ja, mein Cousin hat geheiratet. Mit Vollmond spricht man nicht, ne? Das ist auch der Grund, warum wir am Freitag uns dann doch noch dagegen entschieden haben, das unseren Turnus beizubehalten, was jetzt, glaube ich, schon das fünfte Mal in Folge ist, dass nicht mehr am Freitag das gemacht wird. Aber wir bemühen uns immer noch zeitnah, das zu machen. Eigentlich haben wir nämlich freitags nicht so viel vor, wenn wir nicht gerade zu einer Hochzeit fahren müssen. Mhm. Genau, da kommen wir gerade her und ich bin total müde. Ich habe eben schon gesagt, ich glaube, ich schlafe gleich ein. Also vielleicht sage ich heute ausnahmsweise mal nicht so viel. Mal gucken. Vielleicht rege ich mich aber auch so auf und echauffiere mich so und werde so wach davon, dass ich gleich in einer Tour sabbeln muss. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ne? Wir machen das jetzt Freestyle. Noch unvorbereiteter als sonst. Das ist so unsere Art. Also erstmal das grobe Fazit ist, also es war eine Familienfeier, die sehr doll auch Wert auf Familie gelegt hat, was uns ein bisschen gewundert hat. Also dass so doll um so richtig so die Verwandten ging und so. Nicht um die Freunde bei einer Hochzeit, sondern halt um Verwandte. Und es war tierisch anstrengend. Wir hatten jetzt irgendwie einen ganzen Tag Freak-Status, würde ich mal sagen. Und wir sind völlig platt. Anstrengend, so ein Freak-Dasein. Echt mal. Dafür sahen wir so hübsch aus. Das stimmt. Wir waren auf jeden Fall die bestaussehendsten Personen auf diesem Event. Ach, die Braut war schon ganz hübsch. Ja, die Braut sah gut aus, fand ich auch. Und mein Cousin war auch ganz hübsch. Ja, der hatte ein schickes Westenensemble. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Also richtig klassisch, auch so mit in Weiß und so. Also was man vielleicht dazu sagen muss, ist, was ich so im Vorfeld schon immer wieder richtig stellen musste, ich bin ja Ossi, ne? Dementsprechend ist meine Verwandtschaft, sind auch alles Ossis. Und es ist halt einfach überhaupt nicht üblich, in der Kirche zu heiraten. Das heißt, das ganze Trauungs- und weißes Kleid-Tragding und so wird halt alles auf das Standesamt verlegt. Was, wie ich festgestellt habe, im Westen eher total unüblich ist. Also ich habe auch festgestellt, dass es tatsächlich im Westen auch immer noch total Tradition ist, auch unter jungen Leuten kirchlich zu heiraten. Also wenn sie heiraten, dann heiraten sie meistens auch kirchlich und dann gibt es halt auch zwei Outfits. Und meistens passiert das auch, oder oft passiert das auch an zwei Tagen, habe ich mir sagen lassen. Das ist irgendwie ein Standesamt, eher so kleiner Familienkreis und eher so nebensächlich. Und die eigentliche Hochzeit ist dann die kirchliche, was ich ehrlich gesagt noch absurder finde, als es eh schon alles irgendwie gewesen ist. Aber das blieb uns Gott sei Dank erspart. Es gab auch kein Bis, dass der Tod euch scheidet. Stimmt. Sondern nur ein Wunsch nach einem langen, gemeinsamen, glücklichen Leben. Das fand ich schon mal sehr deutlich realitätsnäher, als das oft in Kirchen so stattfindet. Also nicht, dass ich jemals ich war auch noch nie auf einer kirchlichen Hochzeit. Das war sowieso erst meine zweite Trauung, bei der ich dabei war. Das war meine erste. Ich war jetzt total Neuling auf diesem Gebiet. Ich war irgendwann als Kind mal bei einer Hochzeit. Ich erinnere mich nicht. Das war eine kirchliche Hochzeit. Und ich musste Blumen streuen. Aber ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, okay. Also das, gut. Da hatte ich, glaube ich, auch noch die eine oder andere. Also ich glaube, meine eine Tante hat auch geheiratet. Da war ich schon so 4 oder so. Also da gibt es auch so ein Bild, wo ich da halt irgendwie bin. Und ich glaube, das war auch eine von denen, wo ich gestreut habe. Vielleicht auch nicht, egal. Auf jeden Fall habe ich auch diverse Male Blumen gestreut. Kleine blond gelockte Mädchen werden dafür sehr gerne hergenommen. Nee, also es war eine sehr weltliche Trauung oder eine sehr weltliche Hochzeit und die Trauung auch. Eigentlich ganz hübsch. Im Schweriner Schloss. Habe da gewohnt und auch und habe im Schwerin nein Schloss. Ich habe in Schwerin gewohnt, wow. Ja, genau, einen Teil meiner Jugendzeit in Schwerin verbracht und mein Cousin ist eben da geboren. Das ist auch völlig faszinierend irgendwie, er ist da geboren und wohnt aber schon seit, ich glaube, 15, 16 Jahren nicht mehr in Schwerin, also ist gleich nach der Schule irgendwie da weggezogen, so mit 16. Das und trotzdem hat die Trauung dort stattgefunden. Ich habe mich schon überlegt, ob das vielleicht eine Geldfrage ist auch. Oder ob es einfach auch so eine Frage von Schloss und so. Also sie haben halt im Schloss geheiratet. Ich glaube, das kostet nochmal extra. Da in der Orangerie, das was echt sehr schön ist. Also das Schweriner Schloss ist eine der wenigen Dinge, die ich an guten Haaren an Schwerin lasse. Ich lasse sonst nicht viel Gutes an Schwerin, aber das Schloss ist wirklich sehr hübsch. Und jetzt ist auch gerade die Buga da und das ist irgendwie alles so ganz toll. Die Bundesgartenschau. Genau, die Bundesgartenschau. Ist alles ganz doll zurecht gemacht. Das Schloss sieht aus wie aus Disneyland. Das haben sie alles total neu gemacht in den letzten Jahren und angestrichen und restauriert. Und eigentlich kenne ich das Ding immer nur eingezäunt und irgendwie nicht zugänglich teilweise. Aber jetzt ist halt drei Stücke Kuchen. Mama noch drei Stücke Kuchen, genau. Und naja, und da war halt die Trauung. Und es war irgendwie echt so, eigentlich so ganz, ganz idyllisch und so ein ganz schöner Ort. Und anders als auch bei der anderen Hochzeit, bei der ich war, war das nicht ganz so krass massenabfertigungsmäßig. Also die Hochzeit, also die einzige andere Hochzeit, Trauung, auf der ich vorher war, das war die von meiner Mutter. Und das war halt im Standesamt in Schwerin. Und das war halt tatsächlich irgendwie mit Hochzeitsgesellschaften, die sich irgendwie quasi abgewechselt haben. Mhm. Und wo das Ganze, also wo auch die Musik vom Band kam und wo dann irgendwie auch das, was da irgendwie vorgelesen wurde, einfach so standardmäßig war, dass ich nicht das Gefühl, also ich glaube, die haben da, glaube ich, kaum gesprochen. Vielleicht wird das dann auch alles nicht mehr, ich habe auch das Gefühl, das wird auch alles so ein bisschen runtergeschraubter, je höher die Zahl der Hochzeit ist. Also es war ja die zweite sozusagen, die zweite Hochzeit und da wird dann halt auch traditionell nicht mehr in Weiß geheiratet und so. Mhm. Und genau, und da war das halt damals irgendwie alles so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr Massenabfertigung gewesen und also es war alles nicht so mit also da gab es dann jetzt auch noch einen Sektempfang danach und irgendwie gleich noch die Hochzeitsfotos wurden gemacht im Schweriner Burggarten und so und das war damals alles nicht so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da gab es überhaupt keinen Fotografen, irgendwie irgendeinen speziellen oder so, der danach dann sofort, was glaube ich mittlerweile aber schon Usus ist, ne, dass man so danach direkt so die Hochzeitsfotos macht und so. Das gehört so zum Tagespunkt. So Tagesprogrammpunkt dazu, habe ich schon öfter mitbekommen. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass halt dann das Styling einfach noch extrem frisch ist und einfach noch alles genau so sitzt und so, wie es sein soll. Ja. Wahrscheinlich ist es auch dem geschuldet, dass es so gemacht wird. Aber es hat ja, es ist ja auch irgendwie um das Schloss herum schwirrt ja zumindest auch zwei Brautpärchen, ne? Mhm. Also da war, also ich glaube, die haben es vielleicht einfach ein bisschen schlauer gemacht, dass sie vielleicht so ein etwas größeren Zeitraum irgendwie zwischen den Trauungen haben. Das ist halt nicht, dass sich da die Hochzeitsgesellschaften nicht total auf den Füßen gegenseitig rumtrampeln. Ja. Wie ist denn jetzt dran? Nee, das war alles noch so ganz, ganz okay. Das war ja auch ganz spannend, ne? Ja. Interessant. Ich fand's auch sehr, ich muss auch sagen, mich hat es auch wirklich ergriffen. Also, ergriffen? Ja, also ich war wirklich, also ich habe schon vorher mir so überlegt, für mich selber mir so Wetten abgeschlossen, wer wohl anfängt zu heulen. Die Braut hat fast geheult. Ja, die Bräutigam-Mutter, was ja meine Tante ist, irgendwie hat total geflennt und das wusste ich auch, dass die garantiert losflennen würde, hat sie auch voll gemacht. Erwartungen erfüllt. Ich glaube, meine Oma war auch so ein bisschen gerührt. Ich fand es auch schon rührend irgendwie und es hatte schon auch was. Also was ich total krass fand, war irgendwie, wie doll irgendwie auf so komischen, also wie so Floskeln verwendet werden, die einfach überhaupt nicht der Realität entsprechen. Also die Tradition, dass der Brautvater die Braut zum zum Traualtar führt, die finde ich ja noch, oder zum Traustuhl, Traualtar kann man da ja gar nicht sagen irgendwie. Das fand ich ja noch irgendwie, naja, okay, das kann man ja noch irgendwie so als so einen historischen Wurmfortsatz irgendwie akzeptieren, aber die Standesbeamtin hat tatsächlich davon geredet, dass die Braut jetzt, war es nur die Braut oder waren es eigentlich beide? Nee, sie hat gesagt, die Braut wird vom Brautvater in die Hände ihres Ehemanns übergeben. Ja, das auch, aber auch so dieses irgendwie dann mit der Familie und so, also ja, war das war auch beide? Braut, genau. Ach, nur die Braut war das? Also, glaub, dass die Braut sozusagen, nee, beide, egal, auf jeden Fall ging es halt darum, dass halt irgendwie jetzt ja die beiden so aus dem ihrem behüteten Elternhaus, wo sie eine glückliche Kindheit verlebt haben, jetzt gemeinsam eine eigene Familie gründen und da ja, und das ist ja auch der schönste Lohn für die Eltern ist oder der schönste Dank für die Eltern ist, wenn die Kinder die Traditionen ihrer Familie, ihrer Familien weiterführen und jetzt eben auf eigenen Beinen stehen, um dann gemeinsam glücklich zu werden. Was einfach mal, wenn man sich die Realität anguckt, einfach mal total absurd ist. Also mal ganz unabhängig davon, ob jetzt irgendwie die jetzt eine glückliche Kindheit gehabt haben oder nicht, was ich nicht weiß, wohnt, wie gesagt, mein Cousin schon seit 15 Jahren, also seit er 16 ist, irgendwie nicht mehr oder seit 14 oder was auch immer, also jedenfalls schon deutlich über 10 Jahre irgendwie nicht mehr bei seinen Eltern. Und die beiden sind auch schon mehrere Jahre zusammen und wohnen auch schon mehrere Jahre zusammen und haben also es hat hier überhaupt nichts mit irgendwie von dem einen Status und den anderen hinübergehen, was jetzt so Familienwechsel angeht, zu tun. Und dann, das fand ich so so absurd, dass ich echt da saß und echt im Kopf geschüttelt habe. Ich dachte, was ist das für Quatsch irgendwie? Also das ist ja nur auch, also auf wen trifft das denn heute noch zu, bitte? Dieses, also wirklich so, dass es so quasi, dass man aus der einen Familie hinausgeht und dann sofort in die andere, also um dann so eine eigene irgendwie, das ist doch wirklich auch für stinknormale Heteros irgendwie, die an irgendwelchen Traditionen festhalten, doch überhaupt nicht im Realitätsding drin für die meisten, oder? Da muss man doch schon wirklich extrem früh heiraten, damit das noch irgendwie so im Ansatz stimmt. Und wenn man so früh heiratet, dann wird das wahrscheinlich auch einen Grund haben, ob das dann alles so behütet stattfindet und so, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ja, also ich fand auch diesen Teil mit irgendwie Traditionen von Familie irgendwie fortführen auch echt beängstigend. Ja. Also sowas von, hoffentlich nicht. Also ich meine, selbst wenn man irgendwie eine behütete Kindheit hatte oder irgendwie eine schöne Kindheit oder eine einfach nicht so nicht komplett irgendwie beschissene Kindheit. Selbst dann irgendwie muss es doch nicht sein, dass man die Tradition der Familie irgendwie so fortführt, sondern dass man halt einfach sein eigenes Ding findet oder sowas. Aber wer hatte dann so... Der Brautvater hat sich dann totgelacht. Oder hat auf jeden Fall gelacht mit diesem Teil mit den Familien und der Tradition und so. Das fand ich ganz sympathisch. Ich fand, die Trauung ging total schnell. Also es ging echt schnell. Und wenn nicht sogar noch diese längeren Schweigepausen irgendwie da gewesen wären, wo dann nochmal so ein bisschen Musik irgendwie ausgespielt wurde. Live-Musik. Ach ja, genau, bei Steff wittert eine Berufsschau. Genau, ich möchte jetzt immer auf Trauungen im Hintergrund in einer Ecke neben dem Typen am Klavier stehen und in den Raum hineinträllern. Das ist mein Traum. Also der. Die und dann immer kotzen zwischendurch, weil es irgendwie. Weil so schöne Sachen. Traditionskacke kommt. Ach, naja, aber also sonst fand ich echt irgendwie gar nicht so schlimm. Also, ich fand schon, sie hat schon schöne Sachen gesagt. Ich hab ja durchaus was übrig für Beziehungen und füreinander da sein und so zusammen durchs Leben gehen und so. Das sind ja durchaus Dinge, denen ich durchaus was abgewinnen kann. Und das ist ja irgendwie auch romantisch. Und ich fand auch den Moment, als dann die Braut so kam, und ich glaube auch tatsächlich, dass mein Cousin das Kleid auch vorher nicht gesehen hatte und so. Also sie hat das, glaube ich, tatsächlich auch alleine irgendwie besorgt und so. Und sie sah einfach total schön aus und so. Und es hatte schon was sehr, sehr Kitschiges und irgendwie was Schönes irgendwie, fand ich. Mhm. Was ich etwas unpassend fand, aber alle anderen fanden das offensichtlich nicht, war, dass beim Reingehen, als dann so alle sich gesetzt haben, Tears in Heaven gespielt wurde, was ich irgendwie ein bisschen unpassend fand für so eine Trauung. Also es war ja instrumental. Ja, trotzdem. Ja. Aber wir konnten es ja von dem fehlenden Musikgeschmack der Hochzeitsgesellschaft überzeugen später insofern. Das stimmt, ja. Aber sie haben nicht mehr so ganz daneben gegriffen, was so die Thematik der Lieder angeht. Also zumindest so. Und ich fand auch, dass auch, also nicht nur durch Tears in Heaven, sondern auch sonst durch diese, zum Beispiel durch diese Schweigeminuten, die da kurzzeitig irgendwie durch Ausspielen von Liedern entstanden sind, dass manche Teile der Zeremonie einer Beerdigung nicht unähnlich waren. Nee, echt. Fand ich auch. Also, wenn es nur solche Fragen waren wie, wer geht wo oder wer sitzt wo oder so, was ja auch mal bei so Beerdigungen immer so ein Thema ist irgendwie, wie ich irgendwie auch schon mitbekommen habe. Oh, Mist, wir haben der Katze ein Spielzeug hingehangen. Das war vielleicht eine doofe Idee. Ich glaube, es ist nicht so schlimm. Nee? Okay. Mhm. Ja, eben, also dieses krasse ist irgendwie sichtbar machen von Verhältnissen, aber nicht sozusagen den Verhältnissen, wie sich vielleicht Leute ansonsten irgendwie der Person oder den Personen, die da jetzt gerade so im Mittelpunkt stehen, sich so anordnen, sondern dass es halt, also dass jetzt zum Beispiel vielleicht die beste Freundin von einem der beiden irgendwie noch näher dran sitzt, weil sie zufällig dann die Trauzeugin ist oder sowas. Aber ansonsten ist ja schon irgendwie so der innere Kern, nahe, ganz nahe Verwandtschaft und dann erst so nach außen und wer jetzt wirklich irgendwie dann zu spät kommt und nur Freunde ist oder sowas, musste dann stehen in der Ecke. Das ist spannend, ne? Das fand ich auch toll. Wir durften sitzen. Ja, wir waren ja auch rechtzeitig da. Ja, aber nahezu innerer Kreis. Also ja, wir waren absolut wir durften nicht mit dem Hochzeitspaar an einem Tisch sitzen, so nah nicht, aber ansonsten gehörten wir schon zum nahezu Inner Circle durch nicht vorhandene Geschwister in dieser Familie. Ist halt Cousin und Cousine halt schon relativ nah. Und durch die Art, wie dann eher so die Eltern so zueinander stehen. Und das Spannende ist aber, dass ich zum Beispiel ja das Brautpaar noch nie vorher gesehen habe und dann irgendwie dann auf einmal so dran saß. Ja, was irgendwie auch relativ ähnlich ist zu der Kölner Beerdigung. Irgendwie, wo wir ja auch relativ nah irgendwann dann auch am Sarg gelaufen waren und sowas. Mich auch so nicht, dass es dann irgendwie böses Verwandtschaftsblut irgendwie gibt, weil jetzt gerade irgendjemand. Es war auch eher aus Versehen von irgendwie so, wie sich das so beim Rauslaufen sortiert. Ach so, bei der Beerdigung jetzt. Ja, genau. Das war nur, oh Gott, jetzt bin ich irgendwie ganz schön nah oder ziemlich weit vorne, wo dann irgendwie gerade so sich die Verwandtschaft irgendwie formiert hatte. Und das stimmt, ja. Aber es hatte ja auch noch den Aspekt irgendwie, dass wir durchaus ja nochmal so ein bisschen Begleitschutz waren. Ja. Also unter dem Aspekt war es dann auch wieder okay. Ich glaube, das war auch echt was anderes. Ja, aber so dieses Gefühl haben von irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, eigentlich darf ich da gar nicht sein oder eigentlich falle ich da schon ziemlich raus und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eben, naja, dass da Leute sich echt dran anstoßen an solchen Geschichten. Mhm. Also es wurde halt nicht direkt dann uns gegenüber oder so gesagt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass schon so die Fragen so, hast du das gesehen? Irgendwie, die kannte ich überhaupt nicht. Das waren bestimmt irgendwelche, oder wie, was maßen sie sich an, irgendwie sich da so hinein zu. Jetzt bei der Beerdigung oder bei der Hochzeit? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Also naja, gut, also ich glaube, bei der Hochzeit habe ich ja durch meinen Verwandtschaftsstatus da sozusagen, ich habe vielleicht irgendwie das optionale Zusatzmitbringsel, Kontingent ein bisschen verdoppelt. Ja. Und es war kein Kind dabei. Also ich meine, bei Kindern geht das ja noch, dass man es ein bisschen, dass es mehr als zwei Personen sind, aber ansonsten hat sich da, glaube ich, da, was das angeht. Aber wir haben ja dann noch im Laufe des Tages genug zu spüren bekommen, wie viel und wie wenig wir irgendwie da was zu suchen haben oder nichts zu suchen haben. Ich glaube aber, das hat sich so durchgezogen, auch durch diese Hochzeitszeremonie oder so, dass da halt so teilweise so Bräuche, die man dann kennt, mit Dingen, die man nicht kennt bei so einer Hochzeit, aufeinanderstoßen. Also, dass man dann halt irgendwie, dass dann sowas gemacht wird wie, okay, Familie sitzt ganz dicht dran, etwas weiter entfernte Familien sitzen nicht mehr ganz so dicht dran. Die Freunde, die vielleicht eigentlich viel wichtiger sitzen dann ganz weit weg. Versus solche Sachen wie, ich habe dann danach erfahren, wir hätten gar nicht, wir haben völlig falsch Spalier gestanden, weil wir nämlich eigentlich die Männer stehen auf der einen Seite und die Frauen stehen auf der anderen Seite. Und dann läuft das Brautpaar da durch dieses Spalier und dann dürfen sich nämlich die Paare da hinten anschließen und hinterherlaufen. Das haben wir ja ganz gut. Aber das hat ja keiner gemacht. Nee, das hat keiner und denen ist auch keiner hinterhergelaufen zum Beispiel. Zum Beispiel, also dann gibt es halt irgendwie so, dann ist so eine Hochzeit halt so eine Ansammlung aus richtig verstandenen oder richtig erinnerten Bräuchen und leider falsch gemachten Bräuchen oder so, keine Ahnung, oder halt nur noch so Relikten von irgendwelchen Bräuchen. Insofern ist es, glaube ich, nicht schlimm, wenn wir da irgendwo sitzen, weil es sicherlich irgendwen gibt, der daran Anstoß nimmt, weil wir nun irgendwie zu dicht dran sitzen. Andererseits gibt es vielleicht dann auch Leute, die diese Sitzordnung noch kennen und dann daraus ableiten können, aha, interessant, das sind jetzt irgendwie, die haben das und das verwandtschaftliche Verhältnis zum Brautpaar. Das ist ja vielleicht auch mal ganz schön zu wissen und so. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Banane, wo man, also welche Bräuche man jetzt irgendwie trifft oder nicht trifft. Ich glaube, es gibt immer irgendwelche, die da sich dran stoßen, besonders an uns. Ich fand die Hochzeit ja herrlich inkonsequent. Also es sind irgendwie so viele Sachen irgendwie schiefgegangen und waren überhaupt nicht irgendwie total glatt oder sowas. Von irgendwie, sei es dann eben diese Geschichte mit dem Spalier stehen. Die Kinder waren auch weg. Die Blumenkinder kamen irgendwie mit Verspätung, sodass das Brautpaar dann nochmal den Weg zurückgelaufen ist, um nochmal mit Blumenkindern dann irgendwie so entlang zu traben. Ja. Irgendwie, es war ja dann eben auch nicht der super schicke Sektempfang, sondern es war irgendwie mit selbst mitgebrachten Sekt und irgendwie so Plastiksektkelchen irgendwie sich selber nochmal an einen schönen Ort platziert, um da irgendwie nochmal gemütlich zusammen anzustoßen, also nicht irgendwie in ein Foyer geleitet zu werden, wo dann irgendwelche, also so eine total kostspielige Angelegenheit ja auch, wo man dann irgendwie noch von Kellnerinnen und Kellnern irgendwie so auf dem Tablett irgendwie vielleicht noch kleine Schnittchen oder sowas angereicht bekommt. Ja, man hätte da alle, man hätte noch mehr Geld ausgeben können, das stimmt. So. Ja. Also das fand ich irgendwie so, naja, irgendwie so realistisch, also von wegen irgendwie so Hochzeit, alles, es muss alles stimmen, es muss alles total super getimed sein und dafür gab es einfach so immer so ein Chaos im Prinzip die ganze Zeit. Auch das mit Ablauf. Der Hochzeitstorte, das fand ich auch ja, so. Die super. Hochzeitstorte stand, war irgendwie zwischendurch verschwunden und dann später am Abend haben sie festgestellt, die stand schon die ganze Zeit in der Küche, hatte nur eine Verpackung, die niemand so richtig einordnen konnte. Niemand hat reingeguckt. Hochzeitstorte irgendwie erst dann später aufgetaucht. Fand ich auch gut. Aber das war nicht schlimm, weil die, weil ja, die dann erfahren haben, erst genau. später auftauchen. Genau, das sollte sowieso erst um Mitternacht. Aber das ist doch super. Also, sowas mag ich auch dann ganz gern. Aber ich fand zum Beispiel auch, also dafür, dass da halt irgendwie so viel Orga-Stress an dem Tag war, haben die sich echt irgendwie, haben die echt gar nicht so, gab es gar nicht so dramatische Zwischenfälle oder sowas. Nee, also niemand ist durchgedreht, die Brautmutter war die Brautmutter war zwischendurch mal ein bisschen gestresst, aber ja, ansonsten. Da hatte sich doch mal, ich weiß gar nicht, was ist der Brautvater oder der. Nee, nicht der Brautvater. Der mit dem, der so Glatze hatte, auch älter war. Genau, wo noch irgendwie so diese Nasengeneration irgendwie. Der Opa vielleicht. Nee, egal, auf jeden Fall. Da gab es schon mal irgendwie Stress zwischendurch, wo sie sich schon angepflaumt haben. Das waren die Brauteltern. Ja, das waren die Brauteltern, ja. Aber die beiden waren super. Also ich fand, das Brautpaar war extrem entspannt. Ja, ne? Ich war echt fasziniert. Die waren echt super entspannt. So nicht dieses, oh Gott, meine Hochzeit wird gerade total versaut von allen oder so. Also das hätte man halt auch haben können. Ich glaube, die beiden sind aber sehr die Pragmatischen. Was ich auch sehr angenehm wie sagt man denn? Also auch, was auch so dazugehört, was auch so na, nicht wirklich schief gegangen ist, aber wo ich auch dachte, oh, da würden bestimmt auch einige total austicken, war, ich fand, die Braut hatte ein wunderschönes Brautkleid an, was mir extrem gut, also hat mir wirklich extrem gut gefallen, war richtig romantisch irgendwie und hatte nämlich eine Schleppe. Und diese Schleppe war natürlich sofort total dreckig, weil dieser Kieselsteinweg oder dieser Schotterweg irgendwie, über den die da meistens gelaufen sind, der hat natürlich die ganze Zeit Steinchen auf diese Schleppe geworfen und die war sofort total schwarz quasi oder so angegraut irgendwie und so voller Steine und irgendwie echt nicht, sondern sah echt auch relativ schnell nicht mehr so richtig ansehnlich aus, aber das hat sie überhaupt nicht gekümmert irgendwie zum Beispiel. Solche Sachen fand ich schon irgendwie ganz nett, so, dass sie jetzt nicht so total oh Gott, und mein Kleid und so und es sah wirklich toll aus und sie hat sich da, glaube ich, wirklich echt toll was ausgesucht und auch irgendwie bestimmt auch lange überlegt, was sie da jetzt anzieht und so. Und dann aber so auch so ganz pragmatisch eine Schleppe, die man mit, das fand ich ja sehr fickelinsch irgendwie, so eine Schleppe, die irgendwie mit einem Klettband irgendwie dann so auch das, zum, zum Abreißen war, sodass sie dann zum, beim Tanzen dann später irgendwie dann einfach sehr elegant dann diese, diese Schleppe irgendwie abgerissen hat irgendwie und dann halt ohne Schleppe weitergetanzt hat. So, das fand ich zum Beispiel sehr hübsch. Okay. Ja, oder auch das mit irgendwie, sie hat ja dann auch noch einer Freundin erzählt, irgendwie mit, von wegen dicker blauer Fleck am Oberarm und sowas. Das ist natürlich auch irgendwie, zerstört natürlich auch das perfektionistische irgendwie Bild. Und im Prinzip hat sie sehr gesagt, naja, ich sehe es ja nicht. So, das halt irgendwie war so weiter hinten und sowas. Man konnte es halt dann einfach nur sehen, wenn man sie von hinten gesehen hat, aber sie selber halt nicht. Das fand ich auch schon mal sehr entspannt einfach von. Naja, ich meine, sie hätte auch versuchen können, das irgendwie abzudecken oder sowas. Ich meine, sowas gibt's auch. Es gibt irgendwie so Schminke, die das irgendwie, mit der das auch geht oder sowas, ne? Also, ja, das also, schon auch gut. Das Brautpaar war relaxed. So. War, er war echt mal entspannt, ja. Wir waren schon nachmittags irgendwie völlig fertig. Ja. Aber wir haben auch echt irgendwie, wir haben echt einen Tag lang Hochzeit gefeiert. Ganz schön lang. Ja. Wir waren wirklich dadurch, dass wir jetzt dann doch zum Inner Circle gehört haben, dann auch zum Kaffeetrinken nur für den engsten Familienkreis geladen. Ja, wo also dann Vorbereitungskram auch noch. Wo dann irgendwie auch gebeten wurde, dass alle einen Kuchen mitbringen. Weswegen ich dann diesen Rührkuchen mit himmelblauem Zuckerguss und rosa Herzchen gebastelt habe, der nicht so gut angekommen ist. Fand ich voll blöd. Okay, ich gebe zu, es war mein erster Rührkuchen und der war jetzt nicht so lecker, aber die Verpackung war auf jeden Fall die beste von allen. Also, ich glaube, jetzt ist er auch noch mal so ein bisschen saftiger sogar geworden, nochmal. Habe ich das Gefühl? Jetzt ist er alle. Jetzt ist er weg. Das ist ja weg, ja. Naja, also ich fand es irgendwie, ich fand es jetzt schön, dass wir jetzt nochmal was mitnehmen konnten, weil ich sehr stolz auf meinen blauen Kuchen war. Und genau, und dann ist es ja auch noch so gewesen, dass meine Mutter, die Floristin ist, natürlich für sämtliche Blumenarrangements, die bei so einer Hochzeit eine Rolle spielen, zuständig war, was nicht wenig ist. Also da gibt es dann irgendwie den Brautstrauß natürlich und dann gibt's irgendwie das kleine Ansteckchen für den Bräutigam und dann gibt's den Wagenschmuck und dann gibt's natürlich die Tischdeko, wo dann aber, und das glaube ich auch relativ traditionell, wo dann das, was auf dem Auto vorher war, dann später auf den Tisch gelegt wird. Das ist zumindest mal eine gute Lösung so. Ja. Und weil wir da halt sozusagen mit dran hingen, haben wir dann auch noch da die Tischdeko irgendwie. Also jetzt nicht eindecken und so, sondern wirklich nur das florale Arrangement da auf den Tischen irgendwie mit aufgebaut und irgendwie die Tischkärtchen mit verteilt und sowas alles. Ja, und deswegen hatten wir da echt ganz gut zu tun irgendwie. Also und waren auch eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, da zu sein und hatten nur ganz, ganz kurz mal zwischendurch eine Pause, wo wir uns nochmal alle ein Brot reingepfiffen haben und ansonsten waren wir echt von morgens um 9 bis nachts um 4, halb 4, waren wir so im Bett. Echt nur mit Hochzeit beschäftigt. Wow. Ja, das Wiese war ja auch, dass man quasi von einem Punkt zum anderen irgendwie, vom Trauungspunkt zur Hochzeitsfest oder Feier, irgendwie so eine Autostunde irgendwie unterwegs war. Was jetzt eben ja auch nicht ohne ist. Mhm. Genau, die Trauung hat ja dann in Schwerin stattgefunden und die Hochzeitsfeier hat dann in Güstrow stattgefunden, was ungefähr, ja, das ist so eine Stunde über die Dörfer. Und da kommt nämlich die Frau meines Cousins her. Also die wohnen halt beide in Kiel, aber die Feier und die Trauung hat halt irgendwie in Meckpomm stattgefunden. Und weil da die Familie ist. Ja, also es gab, glaube ich, verschiedene Gründe. Es kann sein, dass es an der Familie lag. Es kann auch sein, dass es eine Geldfrage ist, ob es vielleicht einfach auch ein bisschen günstiger ist, in Güstrow da irgendwie so einen Raum anzumieten. Stimmt. Als das in Kiel zu machen, könnte ich mir auch vorstellen. Das glaube ich auch. Auch ganz hübsch gelegen so. Also Güstrow an sich fand ich jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber auch ein ganz Schloss. Genau, aber es gab auch dort ein Schloss, wo wir dann auch mal einen kleinen Spaziergang gemacht haben und der auch irgendwie, es war ganz nett. Ganz sissy-likem Laubengang drumherum. Ja. Das war ziemlich toll. Wirklich sehr so richtig super. Um den riesigen Garten drumherum ein U-förmiger Laubengang, wo man wirklich die Reifrock-Mädchen und die Rüschenhemd-Herren durch Lust wandeln sah vom inneren Auge. Sehr hübsch. Wir haben geübt, so zu kichern, aber wir haben es nicht so ganz geschafft. Ich glaube nicht. Das hätte man, wenn man das jetzt irgendwie in einem anderen Kontext gebracht hätte, um dann zu fragen, was das sein soll, wäre man nicht auf lustwandelndes Gekicher im Laubengang gekommen. Nee, ich glaube auch. Ja. Naja. Ja, ich glaube, so strukturell gesehen war es wahrscheinlich auch echt nochmal entscheidend, dass wir auf ein Auto angewiesen waren und nicht sozusagen nicht selbstständig zur spontanen Flucht fähig. Wir wären viel früher geflüchtet. Echt? Ich glaube auch. Es war nämlich ganz schön schlimm. Also ich glaube, wir haben bis jetzt eigentlich nur so erzählt, dass es gar nicht schlimm war, ne? Das gehört ja auch dazu. Ja. Wie war das Sandwich-Methode, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hinten dran noch was Gutes finde. Vielleicht sollte ich am Ende dann erst erzählen, dass das nochmal ein Schild abgerissen wurde. Aber naja. Ich glaube, bis zu dem Kuchenessen und so, da ging das irgendwie alles noch. Das Kuchenessen war einfach nur ein bisschen anstrengend, weil wir schon irgendwie so lange unterwegs waren und dann kam so das erste Tagestief und dann ist lange nichts passiert, dann saßen wir da so rum und saßen immer so drin und... Erste Leute haben schon angefangen zu vandalieren. Was? Ja, da haben doch Leute auf einmal so Geschirr genommen und denkst so, war das nicht sogar schon teilweise bevor es mit dem Kuchenessen ging? Ja, das ging vor dem Kuchenessen, ging das Poltern schon los, genau. Ja. Aus irgendwelchen Gründen haben sie das mit dem Poltern nämlich... Ich glaube, sie haben es falsch verstanden mit dem Poltern. Eigentlich ist das schon... sehr Tradition in meiner Familie mit dem Poltern und so. Ich glaube, das war blutige Familienrache, was sie da tatsächlich gemacht haben. Richtig fiese Familienrache. Mhm. Ich glaube, die haben nicht gepoltert. Genau. Irgendwie. Eigentlich, also die haben den Polterabend ausfallen lassen, die beiden, und dafür. Ach so, ja. Dafür wurde dann da noch ordentlich Geschirr zerdeppert. Auch total schönes Geschirr. Ja. Und auch Klos und Waschbecken auch. Ja. Hilfe. Das Brautpaar war auch wirklich überhaupt nicht amüsiert darüber. Nee, überhaupt nicht. Aber sie haben es sehr stoisch genommen und gefegt, ja. Ach so, ihr meint, die haben einfach... Ich habe ja gedacht, sie haben das falsch verstanden und poltern jetzt einfach am Hochzeitstag. Bitte? Welche Tasse hattet ihr? Jägermeister. Du hattest Jägermeister und du Weißgrün? Ich weiß es nicht mehr. Ich nehme jetzt einfach die Weiße. Okay. Also ihr meint, sie haben das einfach ausfallen lassen und deshalb kam die Verwandtschaft und hat wie die Bekloppten einfach Rache gepoltert oder wie? Ja, das glaube ich auch. Nett. Das war wirklich bösartig, was wir gemacht haben. Bösartiges Poltern. Dann erst noch von einem Hauseingang, wo irgendwie schon anscheinend ja doch dann noch irgendwie klar war, dass das darf man da nicht machen. Dass man das da nicht machen soll. Naja, nett. Ja, das war irgendwie, das war das Poltern. Da haben mir die Beine auch echt leid getan. Ich dachte so. Aber das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Ich habe echt so das Gefühl, es gibt so eine Ebene bei einer Hochzeitsfeier oder so Hochzeitsfeierlichkeit, auch anscheinend traditionell, dass es so eine Ebene der Strafe gibt. Weil, also, das fand ich irgendwie, hat mich ja fast nahezu versöhnlich gestimmt, dass es man irgendwie, wenn man dann so eine Hochzeit schon irgendwie anrichtet, dann irgendwie noch strukturell sowohl von Familie als auch von Freunden bestraft dafür. Ja. Also sie wurden echt häufiger zum Deppen gemacht an dem Abend. Die beiden. Also naja, um 6, glaube ich, ging es, also wir haben dann bis 6 mussten wir halt irgendwie den Tag rumkriegen. Und um 6 waren dann so die größere Hochzeitsgesellschaft schön geladen. Und da ging es dann halt dann so richtig los. Dann kam auch so ein DJ, der war schon vorher da und hat im Hintergrund mit Schlagern beschallt. Das Brautpaar hat uns dann irgendwann, oder der Bräutigam hat uns irgendwann gesagt, sie hatten sich 70er und 80er Musik gewünscht. Daraus ist entstanden, dass dieser DJ halt nur so schlimmste 70er und 80er Jahre deutsche Schlager gespielt hat. Das war echt heftig. Ja, wobei das schon, wie wir dann festgestellt haben, ja doch ein bisschen auch, er dann schon ein bisschen das gewechselt hatte, dann zur richtigen Feier hin. Ja, als dann die jüngeren Leute kamen. Genau, also die Verwandtschaft besteht halt auch hauptsächlich aus Älteren. Es gibt halt tatsächlich auch, also mein Cousin, da gibt es noch eine Cousine und ich, wir sind so die Kinder in der Familie und wir sind halt auch schon dann so zwischen Mitte 20 und Anfang 30. Es gab keine Pubertierenden, keine Teenager, nichts. Das war sehr, sehr spannend. Und alles andere war halt irgendwie Eltern- und Großelterngeneration, also Tanten, Onkel und so, Großeltern. Und dementsprechend war dann halt, hat der DJ offensichtlich irgendwie überlegt, dass da jetzt vielleicht so leise Schlager-Hintergrundmusik vielleicht ganz passend wäre. Es hat auf jeden Fall mit dazu beigetragen, dass wir in so einen Hochzeitsstupor verfallen sind. Hochzeit. Hilfe. Genau, und dann, als nämlich die ganzen Freunde kamen und so, da wurde es dann wirklich lustig. Dann gab es erstmal Essen. Das war natürlich eine strenge Sitzordnung. Es gab eine strenge Sitzordnung. Wir hatten eine ganz bezaubernde Tischgesellschaft. Die war schrecklich. Ja, also wir saßen, also möchtest du essen? Nee, ich habe schon so viele Sachen. Wir saßen zusammen mit der Cousine und, also Marlenes Cousine und ihrem Freund. Das ging noch einigermaßen. Die kannten wir ja zumindest. Oder Marlene und ich kannten die schon von früher. Das ging noch. Und dann saßen uns gegenüber, saß so eine Familie. Beziehungsweise sie eigentlich saß, die da eigentlich nie. Nee, die wurden irgendwie, die Braut hat uns halt irgendwie, das war ganz lustig, die Braut, die kam irgendwie später auch und dann kam die Braut mit der Frau an unseren Tisch und hat mit so in einiger Entfernung halt uns so vorgestellt, sodass wir uns jetzt nicht direkt einander vorgestellt haben, sondern die Braut hat halt so gesagt, so hier, das ist und hat offensichtlich irgendwie sowas gesagt wie, das ist Marlene mit ihren zwei Liebsten oder was auch immer. Dieser armen Frau sind irgendwie sämtliche Gesichtszüge entglitten und sie hat irgendwie sowas gesagt, oh wie schön, und hat uns danach echt, ich glaube, sie hat, am liebsten hätte sie die ganze Zeit schräg am Tisch gesessen, um möglichst nicht mit uns in Kontakt zu kommen. Das war sehr schön, Das war ein sehr ruhiges Essen, das wir hatten. Das stimmt. Der Vater wurde immer vom Kind rumgescheucht, weil dieses Kind einfach immer am Weglaufen war. Das hätte wahrscheinlich eher Johnny heißen sollen. Stimmt. Also nie da, immer weg. Ja. Und der Vater hat sich doch definitiv mehr gerade irgendwie drum bemüht als Mutter. Die saß dann wiederum bei deiner Cousine. Also so am möglichst weit entferntesten Punkt von uns. Ja, sie hat sich dann entweder mit der Cousine unterhalten oder ist halt irgendwo anders hingegangen. Ja. Das war nett. Ich habe auch keine Ahnung, wie die eigentlich dazugehört haben. Was ja auch so ein bisschen egal ist irgendwie, aber die waren, glaube ich, echt. Das war so das erste Mal irgendwie an diesem Abend, wo ich irgendwie die uns, wo wir so richtig so den, also wirklich so nahezu angewiderte Stimmung, die uns entgegengeschlagen ist irgendwie. Und das hat sich den ganzen Abend über auch nicht wirklich groß geändert. Mhm. So. Also, dazu muss man wahrscheinlich gerechterweise nochmal sagen, dass das Brautpaar damit echt eigentlich ziemlich gut umgeht. Also ich meine, die haben uns ja auch irgendwie zu dritt eingeladen. Ja, also ich habe... Also offiziell war es ja so, dass also Joko und ich eingeladen wurden. Das wusste ich gar nicht. Die Hochzeitseinladung ging an Joko und mich irgendwie. Ja. Und das habe ich aber jetzt mal eher zu der, also nicht, dass in dieser Familie das nicht bekannt wäre, aber also zumindest meiner Mutter, aber meine Mutter sieht sich irgendwie nicht in der Lage, das weiterzutragen oder hält das auch nicht für ihren Job. Und deswegen ist halt irgendwie die Hochzeit, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt irgendwie so der Grund war, warum ich unterstelle Ihnen jetzt mal nichts Böswilliges dadurch, dass die Hochzeitseinladung dann nur an Joko und mich ging. Und ich habe dann aber schon bei der Zusage dann schon gesagt, ich komme gerne mit meinen beiden Liebsten. Und dann gab es auch überhaupt keine Reaktion drauf, was auch für eine, also so. Und dann bin ich aber auch nochmal gefragt worden, kurz vorher, zwei Tage vorher per SMS, wie denn jetzt eigentlich meine neue, in Anführungsstrichen, Liebste eigentlich heißt, so wegen der Tischkärtchen. So, also das war schon dann irgendwie offensichtlich, also sie haben dann also sozusagen auch meinen Sprachgebrauch benutzt und haben das dann jetzt so auch erstmal so angenommen. Also haben das, also das wurde jetzt da nicht irgendwie in Frage gestellt oder diskutiert oder so. Ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, dass wir einfach die ganze Zeit über mit möglichst großer Ignoranz behandelt wurden. Also wir waren ja nicht nur das einzige Dreierpärchen oder das einzige Dreichen, was irgendwie da war, was ich ja noch irgendwie nachvollziehbar finde. Das kommt halt einfach nicht so oft vor. Aber wir waren einfach auch nicht nur deswegen die absoluten Freaks, sondern wir waren halt auch einfach mal die einzigen nicht normativen Leute auf allen Ebenen. Also es gab, glaube ich, irgendwie, ich hatte die ganze Zeit irgendwie an diesem Abend das Gefühl, es gibt einfach nichts, aber auch wirklich gar nichts, was ich mit diesen Leuten, die, mit denen ich da bin, und mit nicht einer einzigen Person, die dort irgendwie anwesend war, hatte ich irgendwas gemein. So, und das hat sich irgendwie dadurch geäußert, dass wir einfach im Prinzip den ganzen Abend alleine waren und einfach den ganzen Abend irgendwie so für uns verbracht haben, was ich jetzt auch nicht schlimm fand. Also ich hätte auch kein Interesse gehabt, aber es gab eben auch überhaupt keine Verbindung oder keine Kontaktaufnahme oder gar nichts irgendwie, was da irgendwie stattgefunden hat. So. Und ich bin wirklich selten von so vielen verschiedenen Leuten mit zwischen angestarrt werden und wirklich auch irgendwie feindselig angestarrt werden bis hin zu kompletter Ignoranz. Das war so das Feld, in dem wir uns so bewegt haben, einen ganzen Abend lang. Das war schon echt sehr, sehr krass, fand ich. Mhm. Also niemand hat uns da offen angefeindet. Aber das geht ja auch. Ja, das kann man halt auch nicht. Ja, genau. Also gut, wir haben uns aber auch wirklich nicht drauf ankommen lassen, weil ja, es gab schon so eine Fraktion von wirklich auch schon sehr früh extrem besoffenen, grölenden Typen, die Gott sei Dank, also wirklich fast nahezu am weitesten weg irgendwie von uns saßen, also an der anderen Ecke des Raums irgendwie saßen, wo ich auch echt dankbar war, dass die nicht noch näher an uns waren. Ich weiß nicht, ob das schlaue Sitzverteilung war oder ob das irgendwie. Vielleicht war es echt ganz strategisch. Oder ob das Zufall war, dass das irgendwie, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall war es, wenn entweder ein guter Zufall oder es war gut verteilt, dass auch klar war, okay, also da möglichst kein Kontakt irgendwie, möglichst irgendwie weit weg von, möglichst da weit weg aufhalten und so. Also es ging irgendwie dann schon so weit, dass ich achtsam war, was so auf Klo gehen anging. Ja. Und ich glaube, das heißt immer schon was. Also wenn ich darauf achte, ob meinetwegen Steff oder du wieder vom Klo wieder kommen oder nicht, dann ist, glaube ich, schon Holland in Not. Echt? Ja. Also ich finde, das ist immer so ein guter Pegel, um zu sehen, so, okay, es sind feindselige Kreaturen im Raum. Mal gucken, ob ihr heil oder ob irgendwer hinterhergeht oder was weiß ich was. Oder. Also es gab irgendwie so Leute, die waren einfach, die werden prädestiniert gewesen für Ärger. Aber wahrscheinlich hilft da dann doch irgendwie Hochzeitsreserviertheit, dass man das vielleicht auch dem Brautpaar jetzt nicht antut, wenn welche Hochzeitsgäste dumm anzumachen kann. Ja, ich glaube so, dass also meistens habe ich eher so das Gefühl, dass ich in solchen Zusammenhängen halt eher, dass es dann eben nur irgendwie so diese verwirrte Distanz gibt. Mir gegenüber oder uns gegenüber oder so. Aber dort war es doch tatsächlich, ging es dann schon wirklich hinüber hin zu angewiderten Blicken. Mhm. So, das war schon echt krass. Und ich glaube auch, dass da wirklich nur noch so das Event, was da drumherum war, da Zurückhaltung irgendwie geboten hat oder so. Also wir hatten noch überlegt, wir hatten uns schon so ein bisschen gespottet, wo so diese ganz speziellen Arten von Hetero-Frauen wohl sein könnten, die irgendwie plötzlich Butches ganz niedlich finden. So. Hätten auch ein paar Kandidatinnen, waren durchaus da. Aber ich glaube, so die generelle Stimmung habe ich eher so als so anti erlebt, dass das dann wahrscheinlich, also dass das dann auch wieder aufgehoben wurde. Wobei ich auch manchmal das Gefühl zum Beispiel habe, gerade was so dann so Butchness oder so angeht, dass das echt nochmal, also Steff und ich hatten beide einen Anzug an. Steff sah auch hervorragend aus. Ja, ihr seid beide. Auch hervorragend. Ihr seid beide sehr hervorragend. Marlene hatte ein Kleid an, sah auch hervorragend aus. Ja, ich hatte auch ein ganz tolles Kleid an. Das hat nämlich Joke extra genäht, nämlich ja, für mich. Ganz schick. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich glaube, also ich kenne schon dieses Erlebnis von, wenn man dann als möglicherweise augenscheinlich erstmal Bio-Frau erstmal so butschig rumläuft, dann ist es noch okay. Aber wenn man tatsächlich so richtig dick einmal so diesen Schritt in die Männerecke macht und halt so sich so die Abendkleidung der Herren nimmt oder so, ich glaube, das ist einfach dann der Schritt zu viel. Also das habe ich schon häufiger irgendwie gedacht, dass da ist es dann nicht mehr niedlich oder so, sondern da ist es echt ein Affront. Hm. Weil es dann halt irgendwie, das macht man halt nicht. Irgendwie sich da nicht irgendwie diesen ganzen, auf so einer Hochzeit ja auch so total deutlich werdenden heterosexuellen Ritualen zu unterwerfen und irgendwie da aufzutauchen und so auszusehen wie so ein Typ und auch noch die Klamotten zu tragen wie so ein Typ. Dabei möglicherweise auch noch besser auszusehen als einige von diesen Typen, weil halt einfach die Anzüge irgendwie geschmacklich besser ausgewählt waren. Ich glaube, das ist schon, da hört es dann echt auf mit so, ach, das ist ja ganz niedlich. Mhm. Gerade wenn es dann irgendwie auch noch so ein, ich weiß halt nicht, also Steff und ich haben uns irgendwie relativ doll zurückgehalten, was so gegenseitige Liebesbekundungen anging. Ich weiß insofern nicht, wie doll die das jetzt geschnallt haben, wer eigentlich hier mit wem verbandelt ist oder so. Aber gerade wenn, ich vermute mal schon, dass wir einfach schon deutlich intim miteinander waren oder halt sehr vertraut oder so. Und ich glaube, das geht einfach nicht. Ich glaube, da hört es einfach echt auf. Ich glaube, das ist dann für so ein normatives Bewusstsein einfach dann nur noch widerlich oder so. Aber so auf einer anderen Ebene, denke ich, gibt es wiederum dann doch Pluspunkte, wenn die Freaks nämlich wenigstens irgendwie in ordentlicher Kleidung kommen. Also sowas von irgendwie, dass sie irgendwie so das uns jetzt nicht auch noch antun, dass sie irgendwie dann in so total unmöglicher. Aber wie sollten also, denn. Naja, ich habe immerhin halt hab ich. Wir haben uns halt echt ordentlich angezogen. So. Also das so, wenn wir jetzt irgendwie in zerfetzten Klamotten oder was weiß ich, mit irgendwie zu viel hier, zu wenig da, was weiß ich, irgendwie kommen, dann wäre das halt schon nochmal ein anderes Ding gewesen. Und so ist es ja zumindest so eine Art, so ein Kleidungscode, ein Verständnis oder sowas, dass man sagt irgendwie so, dass man die Veranstaltung und die Wertigkeit dieser Veranstaltung ja sozusagen dann zumindest durch diese Klamotten ja mitträgt, dass es irgendwie ein feierlicher Anlass ist oder sowas, wo man sich besonders ordentlich irgendwie oder schick macht oder so. Wobei ich ja relativ schnell das gebrochen habe, indem ich meine ausgetretenen, total kaputten Chucks angezogen habe und meine Schüchchen, die ich davor mir geliehen hatte, es ging einfach irgendwann nicht mehr und ich dachte echt so, oh nee, das ist mir jetzt irgendwie echt nicht mehr wert. Ich habe einfach schon meine Füße sind voller Blasen. Ich werde jetzt einfach die Chucks anlassen, die ich zum Spaziergang angezogen habe. Ja, und damit habe ich ja dann irgendwie eigentlich schon total gebrochen. Ich war wirklich dann die Einzige, die keine hochhackigen Schuhe anhatte von den Mädels. Ich denke dann so, letztendlich sitzt man eigentlich fast eh die meiste Zeit rum, sodass man eigentlich auch gar nicht irgendwelche Schuhsachen. Ja, aber immer wenn ich durch den Raum gelaufen bin, dachte ich so, jetzt guck mal auf meine Füße. Aber es passte halt ganz gut. Ich hatte halt so ein 50s angehauchtes Kleid an und dann die Chucks dazu. Das fand ich fand das auch sehr schick und es sah gut aus. Ich meine, die waren jetzt schon, ich hätte mir gewünscht, sie wären ein bisschen weniger ausgetreten gewesen, so weil, aber sie waren einfach tierisch bequem und ich war dann einfach auch echt froh, dass ich da, also es hat einfach überwiegt oder überwogen, heißt es nicht, hat es halt einfach überwogen, dass ich da meine Füße einfach viel besser angefühlt haben und ich auch dachte, ihr habt alle Blasen, ich habe keine Blasen, zumindest tun sie jetzt nicht weh. Ja, also meine Oma, als wir vom Spaziergang wiedergekommen sind, ich habe auch kein sonderlich enges und sonderlich nahes oder auch nur irgendwie schönes Verhältnis irgendwie zu meiner Oma, aber als ich dann vom Spazieren wiedergekommen bin und diese ausgelatschten Träte anhatte, hatte sie mich gefragt, was für eine Schuhgröße ich habe und ich meinte dann ja irgendwie 39 und dann hat sie mich gefragt, ob sie vielleicht mal meine Schuhe haben könnte. Habe ich auch wirklich bei einer 100. Sekunde überlegt, ob ich ihr meine Chucks geben soll. Nur fürs Bild, einfach die Oma dann genau, mal meine Oma dann zwei Chucks. Ich glaube, die hat auch gelitten unter ihren Schuhen offensichtlich. Taten ihr wohl auch ziemlich weh. Ja, also da dachte ich auch so, ich bin nicht die Einzige, der die Füße wehtun. Und später hatten dann auch einige ihre Schuhe getauscht oder andere ausgezogen. Tatsächlich auch ausgezogen, ja. Wie prophezeit. Ja, genau. Die Braut nicht, aber na gut. Hätte wahrscheinlich auch einfach echt gute Schuhe oder schon gut eingelaufen. Wahrscheinlich, ja. Ja, denke ich auch. Naja, jedenfalls habe ich ja dann doch durchaus noch das Outfit-Bild. Allein durch die Tatsache, dass ich keine hochhackigen Schuhe anhatte. Und das war auch echt faszinierend, oder? Die sahen alle gleich aus. Es war wirklich, es gab so einen bestimmten. Also ich bin ja, das muss ich ja dazu sagen, ich bin ja immer wieder total fasziniert, wenn ich in so Hetero-Kontexte komme, in so Full-Hetero-Kontexte, wie gut man die Männer von den Frauen unterscheiden kann. Das finde ich immer wieder sehr faszinierend. Allein dadurch, was sie anhaben und was sie irgendwie, wie die Frisuren sind und wie sie sich so geben, so, und wer was macht und so. Und das ist irgendwie alles so klar irgendwie. Und ich dachte dann zwischendurch, finde ich das jetzt eigentlich auch mal kurz beneidenswert, dass es alles so einfach ist, dass es einfach so bestimmte Dinge gibt, über die man sich keine Gedanken machen muss. War wirklich ein, irgendwann zwischendurch, nachdem ich dann auch schon ein bisschen den Frust in Rotwein ertränkt habe, habe ich da gesessen, habe auf alle geglotzt und dachte irgendwie ist es auch echt ein einfaches Leben mal vielleicht manchmal. So einfach zu wissen hier, wer wen führt, wer mit wem tanzt. Oh, da haben aber auch die Frauen zusammen getanzt. Ja, aber das war ja mehr so Notfalltanzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, die machen das häufiger. Ja. Ich meine, zumindest kann da irgendwie welche getanzt, die dann zumindest auch in Disco Fox irgendwie gut führen konnte. So. Ja, okay. Oder also zumindest das, also es sah jetzt nicht irgendwie so komplett das allererste Mal versucht aus. Ich glaube, es ist einfach so weit weg von lesbischer Gefahr, dass man das ruhig machen kann. Ja, aber so generell finde ich trotzdem, dass das irgendwie so, dass es so viel gibt, was da so, wo so klar ist, wer was macht. Ja. Wer grölt zum Beispiel. Ja. wer holt Nachschub. Genau. Wer grölt, wer holt Nachschub. Wer grölt am besten nach Nachschub und wird dann bedient. Ja. Und solche Sachen. Oh Gott. Hilfe. Jetzt hatte ich eine kurze hatte ich eine kurze Gefühlswallung. Oh mein Gott. Ja. Echt. Naja, was mich ja so ein bisschen persönlich gestimmt hat, war, dass offensichtlich diese Gröll-Fraktion auch nicht sonst so sonderlich beliebt war. Also die waren ja sonst auch nicht sonderlich eingebunden so in die Hauptstimmungsmacher dort. Und dann habe ich noch so gedacht, es gab so ein paar Sachen, die dann dort so veranstaltet wurden, die bei mir so den Gedanken aufkeimen lassen haben von, irgendwie ist es doch auch frustrierend, da macht man irgendwie so ein Event, so als Heteropaar, und das wird irgendwie so als, das ist so, ich glaube schon ein ziemliches Ding, also auch was da so alles veranstaltet wird, und das ist einfach schon so ein Wow irgendwie, sowas total Besonderes, was auch irgendwie, glaube ich, schon noch dem so doll sowas anhängt von, das soll möglichst nur einmal passieren, oder alle gehen davon aus, dass es einfach jetzt genau dieses eine Mal passiert. Und das ist so ein Event, was einfach so nie wiederkommt und was irgendwie so total besonders ist und so. Und dann reiht sich das so ein in so eine Zeit, in der einfach gerade alle heiraten. Mhm. Weil es gab so ein paar Sachen, die dann auch so kommentiert wurden. Also es gab zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation, wo so die, wo so Fotos und irgendwelche sehr schlechten Gedichte, irgendwie selbstverfassten Gedichte über die Braut präsentiert wurden. Und da wurde, die wurden, also es wurde eingeleitet mit den Worten, es ist ja schon Tradition, dass wenn geheiratet wird, dass es dann eine kleine Präsentation gibt. Und dann lief halt diese Präsentation. Und ich dachte, abgesehen davon, dass die gerade total schlecht ist irgendwie und schlimm und so, es ist doch irgendwie auch frustrierend, oder? Dann hat man so dieses Event und das ist so total das Ding, und es ist aber so, es reiht sich so ein und es wird so verglichen, auch so die, mit denen wir da vorher am Tisch saßen, also nicht dieses schlimme, angewiderte Pärchen, sondern davor saßen wir mit anderen an dem Tisch, die dann auch meinten, ja, also bei der letzten, ach nee, es war die vorletzte Hochzeit, auf der ich war, da gab es irgendwie so ein irgendwie, da gab es irgendwas anderes zu essen oder so, keine Ahnung. Also es war halt irgendwie so, es reiht sich so ein und es ist doch irgendwie frustrierend, oder? Also dachte ich so, es muss doch auch irgendwie was frustrierend, also irgendwie so eine Mischung aus, ich will jetzt auch, ich möchte auch mal im Mittelpunkt stehen, oder es soll auch mal so für uns irgendwie sein. Ich glaube, schon so einen Wunsch gibt es da auch. Aber irgendwie ist es halt so, wer weiß, auf wie vielen Hochzeiten die jetzt irgendwie alle sind. Die sind halt alle so in dem Alter, in dem man wahrscheinlich einfach mal so heiratet, wenn man so hetero ist. Macht man das halt. So. Tja. Ja, einfach dieses Unpersönliche. Ich glaube, ich fand halt, was sich so durchzieht, ist halt so dieses Unpersönliche von irgendwie, sei es jetzt irgendwie die Idee so einer PowerPoint-Präsentation mit schlechten Gedichten, komischen Bildern und noch blöderen Geschichten irgendwie zu machen. schlechten Icons. Und zwar auch schon bei der Trauung. Irgendwie in der Orangerie war einfach so dieses Ding von, da hatte ich so die, den Gedanken an, nach musste ich an Baukastensystem denken. So, da hat halt irgendwie dann diese Standesbeamtin, hat halt dann irgendwie ihre verschiedenen Sachen, dann kommt irgendwie die Flussgeschichte, irgendwie, dass sie eher wie ein Fluss ist, bla bla bla. Und so, so klar, es ist irgendwie so, wie sie es ausgefüllt hat oder sowas, das kann man bestimmt gut als Bild nehmen und so. Aber es ist irgendwie so, ich muss da irgendwie sofort dran denken, irgendwie so, das haben bestimmt irgendwie diesen Flussvergleich, haben halt irgendwie, was weiß ich, hunderte von Paaren schon irgendwie mal mitbekommen. Ja. Und das vielleicht dann diese Verbindung mit irgendwie dann nochmal ein anderes Gedicht vielleicht reinnehmen und sowas. Und also das ist halt echt so, setzen Sie den Baukasten zusammen und fügen Sie die richtigen Namen ein. Ja. Hat. Ja, so. Lustig, bei der Flussgeschichte dachte ich eigentlich auch nur, ob sie wohl so eine Regel hat, dass nur alle so und so viele Hochzeiten sind. Das ist eine Flussgeschichte. Ich habe auch gerade gedacht, vielleicht variiert sie für sich, damit sie nicht so langweilig ist. Ja. Irgendwie immer 50 Mal in der Woche muss sie da irgendwie Leute trauen. Ich weiß ja nicht, wie häufig da Leute getraut werden, aber das ist schon viel. Ja, klar. Also wenn jetzt an dem Tag irgendwie schon mindestens 3 Trauungen oder sowas. Und also dort, ne? Was ja nicht das Hauptstandesamt ist. Also. Ja, also ich hatte auch wirklich so ein Beliebigkeitsgefühl. Ja. Plus irgendwie so diese Spielchen, irgendwie, die dann so von den Freunden irgendwie fabriziert wurden. Das ist auch so, ich kann mir echt gut vorstellen, gib irgendwie Hochzeit und Spiele bei Google ein und guck, was dann irgendwie da rauskommt. Ich wette mit dir, dass wir irgendwie über genau die Sachen gestolpert sind, irgendwie, die wir da zu sehen bekommen haben. Ja, Baumstamm sägen. Ja, genau, das ist ja nochmal eine andere Tradition. Das ist ja nochmal eine Tradition. Okay. Das ist ja eher so eine Tradition. Das finde ich ja so Poltern und so, das ist, es gibt ja so Dinge, das ist eher so Tradition und dann gibt es, also ich finde schon, da gibt es nochmal einen Unterschied, oder? Es gibt so die Dinge, die halt eher wirklich so Hochzeitstraditionen sind, Baumstammsägen zum Beispiel oder eben auch Poltern, was ja eigentlich am Abend vorher passiert, aber eben auch so Geschirr zerschmeißen zum Glück und so oder auch, was weiß ich, sowas wie, dass Leute, wenn die mit dem Auto vorbeigefahren sind, haben die zum Teil gehupt. Und haben halt das Brautpaar gegrüßt und so, das bringt halt Glück und so. Und das solche Sachen irgendwie, das. Dosen am Auto. Dosen also am Auto, das genau. Das ist ja irgendwie, das kann man ja alles noch unter so einem traditionellen Kanon verbuchen irgendwie. Ob man es gut oder schlecht findet, ist aber ja hingestellt. Aber diese Spielchen, die da so passieren, also wo es ja dann ab, also wo es noch besonders auffällig war oder bis zum, irgendwie ist es ja dann auch überhaupt nicht mehr Hochzeit. Also das ist ja dann auch so total egal, weil. Zum Beispiel, also sie haben so ein Spiel gemacht, irgendwie, das kam von meiner Familie, oder ein Teil meiner Familie. Da wird halt so ein Bettlaken, wo so ein Strampler drauf genäht ist, über den Kopf einer Person gezogen. In dem Fall war es der Bräutigam und seine Hände kommen dann quasi dahin, werden da durchgesteckt, wo die Füße des Stramplers sind und die kommen dann in so kleine Pantoffeln. Und die Hände werden von der dahinterstehenden Braut in dem Fall geführt. Und dann muss halt sozusagen, dann sieht man halt sozusagen dann nur den Kopf, der irgendwie auf einem Strampler sitzt und mit Händen und Füßen. Und dann muss halt irgendwie, müssen die halt so Sachen machen, so Zähne putzen, rasieren, was essen und so. Und das ist halt etwas, es gab in den letzten Jahren, das hat sich Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden, aber es gab so in den letzten so bis vor 2 Jahren oder sowas gab es irgendwie innerhalb von, keine Ahnung, anderthalb Jahren, mindestens 3 runde Geburtstage und eine Silberhochzeit und es war irgendwie so ein unglaublich viel Familienevent irgendwie, wo Joko und ich die ganze Zeit immer auftauchen mussten. Und dieses Stramplerspiel ist halt einfach zumindest irgendwie also mindestens schon 3-mal irgendwo aufgetaucht irgendwie, ja. Und das letzte Mal ist halt auch noch überhaupt nicht lange her. Das war nämlich bei dem 60. Geburtstag vom Mann meiner Mutter, der irgendwie jetzt war das nicht jetzt erst oder war das letztes Jahr? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall halt irgendwie jetzt entweder also vor einem Jahr oder eben vor ein paar Monaten irgendwie gewesen ist. Und wo sie auch drüber sich unterhalten haben, dass ja beim letzten Mal irgendwie statt des Knoppers eine Bockwurst genommen wurde und so. Also wo halt irgendwie... Oh nein. Ja. Wo halt irgendwie, wo ich dann auch so dachte, oh Gott, das ist ja nochmal so richtig schlimm, wenn dann sozusagen diese Spielchen dann auch nicht nur sozusagen von Hochzeit zu Hochzeit sich gleichen, sondern auch noch, einfach dann so total ausgetauscht werden. So egal, es sind irgendwie ein Haufen Leute anwesend, es wird irgendwas gefeiert. Dann wird irgendwie so der Ordner oder die dünne Mappe mit den vorgedruckten, ausgedruckten, aus dem Internet runtergeladenen Vorlagen irgendwie rausgezogen. Und da wird dann irgendwie überlegt, was denn jetzt irgendwie diesmal irgendwie benutzt wird. Und furchtbar, sowas ist ja auch wohl mal total schrecklich irgendwie. Also dafür gab es angenehm wenig Reden. Also ich meine, wahrscheinlich ist halt so, dass früher halt so diese Reden, dass es diese Reden gab und dass die halt irgendwie so schon irgendwie mit der Zeit auch nochmal irgendwie so lustiger und irgendwie so, dass das da irgendwie dynamischer werden oder sowas, dass da noch was mit eingebaut wird oder so. Und das ist aber jetzt, ich weiß gar nicht, ob das einfach so an dessen Stelle getreten ist oder ob es einfach weggefallen ist oder es sonst eigentlich mehr Reden gab. Es gab nämlich im Prinzip sonst irgendwie nur eine Ansprache quasi des Brautpaars und dann noch des Vaters. Genau, der Vater von meinem Cousin. So. Und das war's. Und es war auch echt kurz. Also es war so, da hat sich jetzt nicht irgendwie ein Typ hingestellt und erstmal irgendwie eine halbe Stunde so vor sich hin schwadroniert. Und überhin und bla bla bla. Sondern das fand ich ganz angenehm, weil es immer sehr also eine sehr ermüdende Angelegenheit ist. Aber wäre das nicht vielleicht sogar noch persönlicher gewesen? Ja, also so Worte ans Brautpaar zu richten und dann irgendwie nochmal irgendwie, ich hatte ja schon damit gerechnet, dass sowas irgendwie nochmal kommt und auch nochmal, ja, irgendwie persönlicher, weil diese Geschichten, die dann irgendwie von Freunden kamen, naja, die hatten ja noch dieses Buch dann gemacht, wo dann nochmal so ein bisschen mehr auf die Geschichte von den beiden, Kindheit und sowas, irgendwie zumindest so ein bisschen eingegangen wird. Das Buch startete mit dem Satz, wann sie beide geboren wurden. Und dann war der erste Satz, der in diesem Buch drin stand, es stellte sich heraus, dass Annette ein Mädchen ist und Sven ein Junge. Damit sind die Voraussetzungen gegeben gewesen, dass die beiden ein Paar werden. Das war der erste Satz in diesem Buch. Ja. Das sagt eigentlich so alles über diese Hochzeit aus. Könnte das vielleicht nicht nur Generation, sondern auch so eine Klassenfrage sein? Mit so Reden halten und so? Das kann natürlich sein. So, dass immer so, es werden immer, also ich könnte das zumindest. Ja, aber könnte klassentechnisch das so in untere bis mittlere Mittelschicht einordnen, das Ganze, ne? Also auf jeden Fall keine Akademiker. Nee. Alles keine Akademiker, sondern eher so von. Ja, doch, wir waren die Akademiker. Ja, wir, glaube, ja, okay. Das macht schon auch nochmal was aus, was so den Alien-Status hat. Ja, genau, also wir waren die Akademiker und ansonsten halt so von Arbeiter bis, ja, so ein bisschen, ja, keine Ahnung, so. Stimmt, ich kannte das aber bisher zum Beispiel von Mittelklasse, oder? Was sagt man denn da? Mittelschicht irgendwie, ja. Aber halt eben nicht akademische Mittelschicht. Nee. Von meiner Oma kannte ich das auch, dass dann irgendein Typ halt, der auch dann sehr gebildet war, halt dann auch eine Rede gehalten hat. Ich weiß noch nicht mehr, was dann wiederum der Bezug, familiäre Bezug oder wie auch immer irgendwie war, aber das schon immer so tendenziell eben die gebildeten Herren da vorrangig irgendwie zu reden, zu halten haben oder sowas. Und dass das vielleicht kann gut sein, aber keine Ahnung, irgendwie noch nicht mal von Freunden oder so. Naja. Das fand ich auf jeden Fall. Also das war zumindest auffällig, dass da irgendwie nicht mehr kam. Von ich wünsche euch alles Gute. Oder so. Ja, das ist ja dann auch schon wieder sowas, hat ja dann auch schon wieder sowas Beliebiges. Vielleicht ist das auch einfach bei dem Schwall an Hochzeiten, den so Heteros in dem Alter irgendwie. Oder diese Art von Heteros, ich möchte ja nicht die ganzen Heteros jetzt bashen irgendwie, diese Art von Heteros irgendwie, die sich in diesem kulturellen Kontext irgendwie bewegen, dass das Pensum, was die gerade vielleicht so an Hochzeiten hinter sich bringen müssen, ist vielleicht dann auch nicht mehr zu schaffen mit irgendwie persönlichen Reden und so. Vielleicht ist es dann eher umgedreht, so persönlich schafft man dann nicht mehr. Und wir hatten uns ja auch irgendwie gedacht, bei diesen ganzen Spielchen, die da so stattfinden, die sind halt ganz, also ich glaube, eins von denen war irgendwie lustig und gut oder nett oder so. Mhm. Und alle anderen waren darauf ausgelegt, dass irgendwie irgendwer dabei scheiße aussieht. Oder möglichst das Brautpaar natürlich irgendwie sich zum Honk machen muss oder so. Vielleicht geht es dann eher darum, dass sie sich irgendwie gegenseitig dann tatsächlich irgendwie das zurückzahlen müssen, was die anderen ihnen bei ihrer Hochzeit angetan haben. Vielleicht ist das vielleicht ist so ein, ja, dass diese ganze Familienshow dann immer ein einziger Rachezug ist. Endlich. Endlich seid ihr mal die, die sich nicht wehren dürfen. Was ich auch immer total spannend finde bei diesen komischen Spielchen, ist so dieses latent Sexualisierte, was dann da immer hintersteckt. Natürlich irgendwie sehr heterosexualisierte. Ja, das gehört eigentlich schon total dazu, ja, dass es so sexualisiert ist. Finde ich sehr spannend. Also das finde ich echt eklig. Ich fand es immer eklig, weil es aber auch immer totales Fremdschämen dabei, ja, bei mir. So, oh nee, bitte mach's nicht. Oh nein. Ja. Und sie fanden das ja dann zum Beispiel auch, das passt ja dann in deine oder in eure Rache-Theorie. Es gab so, so eine Geschichte, wo sie dann so mit dem Rücken zueinander gesessen haben, wahrscheinlich auch so ganz klassisch irgendwie, und dann haben sie so Fragen beantwortet, sollten sie so Fragen beantworten mit so Kellen, so, also wurde dann gefragt, so, wer fährt besser Auto oder keine Ahnung. Und sie waren, und das hat mich irgendwie wirklich auch nochmal ganz positiv gestimmt. Sie waren wirklich sehr, sehr, sehr doll übereinstimmend. Also sie kennen sich offensichtlich wirklich gut und passen auch echt ganz gut zusammen so. Also das fand ich so ganz, ganz beruhigend. Es scheint eine gute Idee zu sein, dass die beiden irgendwie noch ein bisschen zusammenbleiben. So. Sie waren wirklich so gut, dass sie wirklich, also wirklich beide gleichzeitig und spontan und eigentlich fast wirklich, also und sei es irgendwie wirklich, dass beide hochgehalten haben und so, also sie waren wirklich sehr, sehr einig sich in eigentlich fast allen Sachen, also was weiß ich, so 90% oder so hatten sie irgendwie gemeinsam. Und da wurde dann ja auch sofort langweilig irgendwie gebrüllt, dass das irgendwie halt total langweilig ist, dass sie jetzt hier irgendwie so total... Dass man sie so schlecht gegeneinander ja, ausspielen ja, dass man da irgendwie gar nicht irgendwie jetzt irgendwie... Ja. Genau. So. Nun sind die beiden aber auch irgendwie, ich finde ja auch auf so einer Geschlechterebene so ein bisschen schlecht gegeneinander auszuspielen, weil sie halt irgendwie mehr so die Patente ist und. Ja, mein Cousin ist halt wohl der Stoffel. Also ich glaube sogar, das finde ich so ganz spannend, weil dann auch eher wenig in der Richtung kam, dass so klassische, er macht den Macker und sie kocht zu Hause, solche Spielchen ziehen halt bei den beiden nicht. Das kann man bei denen irgendwie nicht machen, weil es nicht funktioniert von deren Typen her. Mhm. Das fand ich ganz spannend. Dann wird es wahrscheinlich langweilig. Mhm. Und da, ich meine, was so Übereinstimmung angeht, können wir in diesem Buch auch sehen, dass sie dieses Quiz im Prinzip schon gemacht haben. Zumindest Teile davon. Also manche Teile auch so Fragen irgendwie identisch. Naja. Ja, aber ich glaube, wolltest du nicht irgendwie mit dem Erzählen des Quizzes irgendwie noch auf das Sexualisierte oder was mit dem Geschlechter... Mhm. Das Sexualität ist mir nur so aufgefallen. Also es fällt mir immer so auf. Ich finde es echt irgendwie voll daneben. Oh. Also halt auch, da kommen dann wie war das? Bei diesem Quiz kam auch so eine richtig dumme Frage irgendwie, ne? Wer kommt schneller nach der Arbeit nach Hause? Und dann denkst du irgendwie, oh Mann, das kann man doch Leuten irgendwie nicht antun, dass man sie da irgendwie in die Mitte von so einer Gesellschaft setzt und dann irgendwie ihnen so... Die Frage, wer schneller kommt, ist ja auch eigentlich beantwortet. Natürlich, eigentlich weiß man das natürlich. Das muss man nicht fragen. Das muss man genau, da muss man doch nicht nachfragen. Ja, ja, ja. Oh Mann, jetzt wollte ich noch gerade irgendwas anderes sagen, das ist mir schon wieder entfallen. Ach so, genau. Anders als bei der Silberhochzeit, bei der Joko und ich waren, die eben auch in diesem Familienrahmen stattgefunden. Vielleicht sollten wir uns einfach diese Familienfeiern nicht mehr geben. Sorry, die war auch echt richtig schlimm. Aber die war eigentlich noch schlimmer. Weil wir müssen danach nur so viel für die Therapeuten bezahlen. Ja, lohnt sich nicht. Die war noch viel schlimmer mit Spielchen. Also da waren noch viel, viel mehr Spielchen echt? Irgendwie. Und da war wirklich das absolut Faszinierende. Und das war wirklich schon so nach der Hälfte des Abends klar, dass eigentlich immer nur mein Onkel gefeiert wurde. Mhm. Also es war die Silberhochzeit von meinem Onkel und meiner Tante und es wurde immer nur mein Onkel gefeiert und meine Tante wurde ab und zu mal, der wurde ab und zu mal wohlwollend auf die Schulter geklopft, weil sie ihn aushält. Mhm. Aber eigentlich war so die ganze Zeit eher irgendwie der im Mittelpunkt stand. So. Ja. Und das war ja diesmal doch ein bisschen anders irgendwie. Ja. Also ganz häufig haben diese Spiele irgendwie so den Inhalt, dass sie so den Mann auf so trottelige, liebevoll ist jetzt irgendwie in diesem Zusammenhang irgendwie ein merkwürdiges Wort, aber halt so, der Mann wird halt so trottelig, liebevoll, er macht das, er scheitert immer wieder. Also er wird so ganz doll irgendwie umrissen in seiner Person. Mhm. Und die Frau hat damit einfach, die ist einfach so Beiwerk. Das ist echt spannend. Ja, die kümmert sich halt um ihn dann die ganze Zeit. Genau, also es schon, und sie verzeiht ihm. Und so. Genau, aber das wird halt nicht gesagt, sondern es kommt immer nur so, entweder kommt es mal ab und an in so einer Nebenanekdote oder so, oder man muss es sich halt daraus ableiten, dass er halt irgendwie so und so ist. Oder keine Ahnung. Genau, sie hat halt nichts gemacht. Also damals bei dieser Hochzeit war es halt so, bei dieser Hochzeit war es halt so, dass sozusagen ihre Aktivitäten waren einfach überhaupt kein Thema, sondern seine besoffen abends nach Hause kommen Aktivitäten oder sowas waren dann halt Thema. Und ob der jemals in seinem Leben besoffen nach Hause gekommen ist oder nicht, ist total irrelevant, weil darum geht es ja in diesen Spielen nicht, sondern es wird halt so klischee-mäßig einfach so bestimmte Sachen werden einfach so behauptet. Ja. Männer kommen besoffen nach Hause, Frauen halten es aus. Genau. Das ist echt krass. Die Frauen halten es aus, genau. Und egal, ob das jemand stattgefunden hat oder nicht. Also es ist wirklich... Das war an dem Punkt war es dann doch ein bisschen moderner. wobei ich das halt für spannend fand, weil ich glaube, dass da durchaus Leute im Freundeskreis waren, die sowas nochmal, die sowas auch eher machen irgendwie. Was jetzt? So halt auf solche Geschlechterklischees abfahren. Ja. Und was ich ja eben meinte, dass ich spannend fand, dass halt das Brautpaar dem aber irgendwie entspringt durch ihre Art und Weise oder so. Oder dass das halt mit denen irgendwie nicht so richtig funktioniert. Es war ja auch irgendwie klar, dass sie sonst immer eher das Sagen hat in der Beziehung. Dass umso besonderer ist, dass er jetzt halt, dass er irgendwie jetzt aber was sagt. Ja. Bei der Hochzeit. Ja. Also so, dass er dann irgendwie das Reden übernimmt. Und das ist aber auch so was Besonderes irgendwie. Dann ich rede jetzt und dann schweig für immer. Das kam auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch eher so christlich, ne? Der etwas gegen diese Ehe einzuwenden hat, spricht jetzt und. Stimmt, ja. So, sonst wir immer noch schweigen. Ich glaube auch. Ja. Naja, aber was ich echt nochmal ganz lustig fand, war eben dieses Ding mit diesen Traditionen, die da auf einmal irgendwie um dieses Event herumschwirren und je nachdem, welche von diesen Familien, Bekannten, Freundesmücken jetzt gerade irgendwie in die Glühbirne irgendwie hineinfliegt und dann ihre Weisheit da verbrennen darf, was jetzt gerade irgendwie die Tradition ist. Also einfach so, du wirst die ganze Zeit zugeschissen irgendwie von Informationen, was jetzt irgendwie so und so zu sein hat. Mhm. Also sowas wie, dem Trauzeugen wurde gesagt, dass er die Geschenke zu übernehmen hat oder abzunehmen hat. Jetzt mal so als kleines Beispiel, was einfach, also sowas, man kann doch nicht einfach sagen, du kannst mir mal helfen, irgendwie das abzunehmen. So, da hilf ihm doch mal gerade irgendwie, da stehen jetzt gleich mehrere Leute und sowas und die haben gerade nichts zum Ablegen oder so, sondern du als Trauzeuge musst das irgendwie machen. So. Und oder halt dann so diese Sachen mit dem, was weiß ich, dem Spalier stehen, dem Poltern irgendwie, dass es auf jeden Fall gemacht werden muss auch, und selbst wenn sie es nicht wollen, muss es gemacht werden. Mhm. Und was ich auch noch nicht wusste, war eben das mit, dass man dem Bräutigam nicht gratulieren kann, darf, ohne dass die Braut zugegen ist. Ja, es geht darum, dass er halt nicht einzeln gratuliert werden darf, sondern nur zusammen, weil das sonst Unglück bringt. Es geht ja ganz viel um Glück. Und, und das ist halt auch total spannend, weil so, sobald du irgendwie nur in der Nähe stehst und so ein bisschen die Ohren offen hast, hörst du die ganze Zeit mit, ja, das geht jetzt nicht so, das muss irgendwie so sein. Und dass sich das ja dann immer wieder neu bei so einer Hochzeit dann auch formiert, je nachdem, welche Leute gerade irgendwie anwesend sind und den Schnabel irgendwie aufsperren und ihr Wissen dann herausbrusten von dem, was die jetzt gelernt haben, was man dann alles so bei einer Hochzeit machen muss. Wir sind jetzt außer, total fit. Wir außer alles. Ja, ich will oder Ja zu sagen. Sie haben ja noch nicht mehr Ich will sagen, sondern es war ja einfach nur Ja. Ja, und es ging auch ganz schnell. Danke. Das war immer schon freier Wille, bla bla bla. Dann sage ja, ja, danke. Freier Wille, bla bla. Ja, ja, danke. Das fand ich echt, das ging irgendwie so, das war so, ja, es war auch so wenig unemotional. Also man hätte echt so in diese Situation ja so viel hineinlegen können, noch mit, was weiß ich, vielleicht auch nochmal dann in Verbindung von irgendwie gegenseitigen Treue schwören oder alles Mögliche, sowas. Und so, oder dass halt irgendwie dieses Ja-Sagen halt auch einfach nochmal mehr ausgewalzt wird, auch von der Standesperson irgendwie, wo sich dann alle irgendwie wo dann alle irgendwie mit Wasser in den Augen auf die Münder der beiden starren, die selber schon nicht mehr können, irgendwie weil sie endlich einfach nur Ja sagen wollen. Und dann soll es so ergriffen noch, sind. Noch sadistischer sein. Nein, aber so in diesem dieses Moment, wo man endlich denkt so, das ist der total aufregende Moment. Ich meine, es ist der Moment, wo sie irgendwie Ja zueinander sagen. Irgendwie darum geht's gerade. Das ist irgendwie so der Knackpunkt eigentlich, weswegen gerade diese ganze Show drumherum gemacht wird. Und der ist einfach total... Der geht total schnell, der ist irgendwie total unbombastisch. Es wird noch nicht mal mit irgendwelchen großen Worten ausgeschmückt. Also noch, es wird ja noch nicht mal genau verbal ausgeschmückt, sondern es ist irgendwie sehr, sehr flach gehalten. Ich meine, es kommt wahrscheinlich darauf an, wenn sie haben halt irgendwie keine Trauzeremonie in dem Sinne, sondern halt einfach nur eine Trauung. So, man hätte ja auch durchaus mit irgendeiner Zeremonieperson, es muss ja dann noch nicht mal christlich-religiös sein, sondern man kann sich auch einfach irgendwie eine Trauung wünschen, in der das dann irgendwie noch mal mehr ausgewalzt wird. Ja, da gibt's einen ganzen Markt. So. Es gibt ja einen Markt für weltliche Trauungen. Mhm. Also Leute, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Mhm. Weltliche Trauungszeremonien. Und das ist natürlich dann in der standesamtlichen Version halt dann doch noch bodenständiger ist, als irgendwie, wenn man sich das auch sonst noch mal irgendwie extra arrangiert. Ist klar, aber so... Fand ich irgendwie ganz spannend, dass so dieser Teil echt so zack, bumm, klatsch, unterschreiben, weg. Ach ja, auch noch so eine schöne Panne, ne? War irgendwie Ring auf falsche Hand gesteckt. Ach ja, das fand ich sehr, sehr, sehr sympathisch. Vor lauter Aufregung. Ja. Uiuiui. Die waren alle ganz schön anders. Das war schon ganz schön. Ganz schön faszinierend. Ich frage mich dann ja auch wirklich, also, oder, nee, ich frage mich nicht, oder das geht mir dann immer besonders doll durch den Kopf, in was für einer Blase wir eigentlich leben. Oder, ja. Oder wie doll eigentlich sich irgendwie, also wie doll so Lebensstile und Werte und Ideen und was gut ist oder was man macht oder was man, worauf man Lust hat und so, wie doll sich das oder wie man zueinander steht oder alles, einfach alles irgendwie so doll voneinander unterscheiden kann irgendwie. Und wie wenig Platz das auch füreinander hat oder so. Oder wie schnell man da auch wirklich so krass an den Rand gedrängt wird irgendwie. Also das zieht sich ja eigentlich durch meinen Alltag total durch, aber irgendwie geht es dann, also arrangiert man sich ja so damit, aber in solchen Momenten ist es wirklich ganz schlimm. Also da finde ich es wirklich krass und auch irgendwie hochgradig unangenehm, dass es wirklich meine Lebensqualität massiv verschlechtert. Mhm. So. Jetzt mal so ganz generell und ganz auf dieses eine Event jetzt bezogen, sondern so ganz allgemein irgendwie finde ich das schon schlimm, also auch traurig. Und es macht mich wirklich traurig, dass es so, dass mir da auch wirklich keine Lösung für einfällt, weil es gibt dann sicherlich so die Leute, die dann so, keine Ahnung, die vielleicht ein bisschen offener sind, oder so ein bisschen zugänglicher oder so. Also das gibt so von Charakteren her, dass man eher auf Leute zugeht und irgendwie auch gut mit vielen Leuten kann oder da irgendwie auch bei solchen Events vielleicht dann auch mehr so zugeht auf andere oder sich so, ja, wisst ihr, was ich meine? So vom Naturell her einfach so, dass man da irgendwie eher so ein bisschen so der Partylöwe ist oder keine Ahnung. Ja. Aber wenn man das nicht ist irgendwie, sondern einfach nur so sein Ding irgendwie machen will, ohne da jetzt irgendwie übermäßig gut mit solchen Situationen umgehen kann, dann rennt man da wirklich so krass vor so eine Mauer, die ich echt schlimm finde. Also die finde ich echt, es macht mich einfach echt traurig, dass es so gar nicht geht. Ja, die Alternative wäre halt nicht hinzugehen, oder? Und das ist irgendwie... Das kann es ja nur eigentlich auch nicht sein. Also wenn man jetzt, du meintest ja auch irgendwie vorher, dass du halt auch wegen deines Cousins dahin möchtest. Ja. Also nicht, weil ich mit ihm so wahnsinnig viel zu tun hätte, aber irgendwie war es halt schon so, also es gab öfter mal so den Gedanken von anderen irgendwie, dass gefragt wurde so, warum machst du das, warum gehst du dahin? Und ich habe dann wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, warum möchte ich das eigentlich? Und es liegt wirklich nicht daran, dass ich jetzt da so wahnsinnig dolle emotionale Verbindungen habe, sondern wirklich eher so, wirklich so dachte, naja, also wir kennen uns einfach schon unser ganzes Leben und wir sind halt so die beiden älteren, nah, altersmäßig auch nah aneinander liegenden Kinder in dieser Familie irgendwie und er heiratet jetzt und es ist ihm irgendwie wichtig und er hat mich auch eingeladen und, und das möchte ich dann irgendwie auch machen. Und wir haben uns ja auch voll Mühe gegeben. Also ich habe mir da irgendwie auch voll Gedanken gemacht, irgendwie, was kann man denen schenken? Das haben wir auch alles ganz falsch gemacht. Natürlich, ja, wir haben sie nämlich eingepackt. Wir haben sie unsichtbar, nicht sichtbar eingepackt. Genau, wir haben ein klassisches Geschenk bereit, irgendwie, was unsichtbar ein, das war komplett falsch. Also wir haben wirklich da auch da total gebrochen. Mit dem, was da offensichtlich, was man da so macht. Jetzt weiß ich auch, wozu diese ganzen Porzellanfigürchen da sind, die so in vielen Geschäften irgendwie rumstehen, nämlich irgendwie, um sie auf solche Hochzeitsgeschenke zu kleben, damit das Geld nicht einfach nur Umschlägen überreicht wird. Und wir haben halt was, wir haben da auch ein bisschen drüber geredet und so und wir haben dann irgendwie auch was, wie ich finde, irgendwie sehr Schönes irgendwie geschenkt und das war auch sowas sehr mit irgendwie ein bisschen Hintergedanken und mit ein bisschen irgendwie einfach auch was für die beiden so, also jetzt irgendwie auch was eben, ich wollte auf gar keinen Fall Geld schenken, also abgesehen davon, dass es irgendwie das wäre auch irgendwie so ein bisschen lachhaft. Ja, eben das Geld, okay, was ich da leisten, das was ich mir da leisten könnte, das wäre irgendwie so Quatsch gewesen, also habe ich halt echt gedacht, naja, dann stecke ich die Energie lieber in das, was ich schenke irgendwie und nicht wie wertvoll es ist und trotzdem war es ein totaler Aufwand, weil das Geschenk habe ich dann aus Amerika importiert und das war gar nicht so leicht irgendwie, das irgendwie herzukriegen und das musste dann ja auch noch pünktlich kommen und so. Oder auch dieser Kuchen, der halt einfach nur ein schneller Rührkuchen war, irgendwie aber dann halt total verziert und so. Und das fand ich irgendwie, also so wichtig war es mir dann irgendwie doch, so dass ich das irgendwie schon irgendwie auch dann wollte. Und dann dachte ich aber irgendwie auch so, also jetzt mal so für diesen Familiending irgendwie, das nicht hingehen natürlich eine Alternative wäre, aber irgendwie hätte ich auch das Gefühl gehabt, so, nee, damit müsst ihr jetzt aber leider leben. Also ich bin nun mal so und, das müsst ihr jetzt irgendwie schlucken. Und dass wir da jetzt irgendwie trotzdem wahrscheinlich einfach viel, viel, viel mehr drunter zu leiden hatten, als alle anderen Anwesenden irgendwie unter unserer Anwesenheit. Muss ich mich jetzt schon nochmal fragen im Nachhinein irgendwie, ob es das jetzt wert gewesen ist, so diesen Trotz auch an den Tag zu legen. Ja, gerne noch ein bisschen Basenausgleichstee. Muss ich dann jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Der erste Schock sagt erstmal, nee, das war es nicht wert. So. Aber ja, ich weiß nicht, ob dann halt irgendwie so nicht hingehen oder, also ich meine, ich ziehe mich ja sonst auch einfach immer weitestgehend raus aus diesem ganzen Trara und versuche da möglichst wenig Kontakt zu haben. Umso erschreckender ist es dann natürlich, wenn man es mal drauf ankommen lässt. Das ist ja eigentlich dann umso schlimmer, ne? Also jetzt haben wir es mal so drauf ankommen lassen und es ist wirklich eigentlich von vorne bis hinten eigentlich echt nicht positiv gewesen. Also für uns hat es eigentlich nichts Positives gehabt. Wir haben ein bisschen Disco Fox getanzt. Und hat viel gegessen. Und wir haben, ja, aber das Essen war jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, ja, dafür darf, das hat es jetzt gerissen so. Also ich bin dann heute auch nochmal gefragt worden von meiner Mutter, ob es uns denn gefallen hat und ich musste ihr halt echt ins Gesicht lügen, weil ich irgendwie, das war so zwischen Tür und Angel und es war auch klar, dass ich mich jetzt nicht hinstellen kann und sagen kann, irgendwie so, nee, es war furchtbar, es war einfach nur furchtbar. Ich bin hier ganz schnell weg. Aber eigentlich war es das. Also war irgendwie das Gefühl von, okay, ich muss jetzt hier auch einfach wirklich jetzt sofort müssen wir jetzt fahren. Ist jetzt irgendwie sofort nach Hause. Ja, also die große Erkenntnis auf jeden Fall nicht mit noch irgendwie Verpflichtungen dahin zu gehen. Ja. Nicht irgendwen noch nach Hause bringen müssen. Ja, also ich glaube, das wird echt, also diese, ich hatte, und das Gefühl habe ich jetzt nicht so oft, aber so ein ganz dolles Beklemmungsgefühl. Das war halt wirklich so ab dem Punkt, wo halt einfach alles so, naja, das so den meisten Teil konnte man halt dann unter irgendwie, naja, das ist halt dann irgendwie der, so wie es halt irgendwie anscheinend ablaufen soll und das halt irgendwie so, hat noch so semi-offizielle Teile sozusagen gehabt, die man dann halt noch so miterlebt und so. Aber dann ab irgendeinem Punkt, also spätestens irgendwie, wo das dann mit dieser Mitternachts-Hochzeitstorte dann auch durch war, war es irgendwie, also spätestens an dem Punkt war dann irgendwie so, ich will hier weg. Ich habe echt kein, also so dieses, es ist jetzt einfach, es ist jetzt gut, Wir haben jetzt auch nichts mehr verloren hier. Ja. So, es ist auch kein Gebot, also sozusagen, es bietet auch keine Höflichkeit mehr, irgendwie, dass man jetzt noch dringend bleiben muss oder so, sondern hat ja wirklich den ganzen Tag alles irgendwie mitgemacht und so. Ja. Das war echt. Also wo dann auch das Ganze dann wirklich nur noch in reine Party und nur noch was für eine Party? Nur noch gegrölt und nur noch irgendwie Queen, wirklich. Auf den Boden schmeißen und zu. Das war das Beste. Unglaublich. Er würde sich im Grab und wahrscheinlich rotiert er die ganze Zeit. Es haben sich ungefähr, was weiß ich, 10 Leute oder so, nicht ganz, haben sich dann als Queen We Will Rock You kam irgendwie mit den Knien auf den Boden geschmissen und dann auf dem Boden rumgekloppt. Halt dieses Mitgeklatsche und sowas. Ja, oder auch dann kam natürlich das obligatorische Moskau, wo dann alle sich an die Schultern fassend irgendwie im Kreis. Ja, was, wie heißt das denn eigentlich, dieser Tanz? Naja, egal, also dieses... Ich meine, es ist ein bisschen sehr Taki angelehnt, ja, aber nicht wirklich. Das ist, eigentlich geht das nochmal anders. Ja. So ein bisschen wie Pogen auch, ne? Kreis. Der Taki hat ja eine Schrittfolge. Ja. Hat er keine Schrittfolge mehr. Oder halt auch irgendwie, ich finde es immer so super, wenn irgendwie, ich glaube, das war auch eins meiner Highlights, wenn dann irgendwie diese wirklich... Und die sind ja durch die Bank irgendwie wirklich auch sehr spießig alle, ne? Und halt auch gesetzt und so und haben alle ihr geregeltes Einkommen und sind teilweise verheiratet und so. Und dann kommt AC/DC und dann, und dann werden die Luftgitarren rausgeholt, ja, und gerockt wie sonst was und sich gegenseitig bejubelt und so. Ja, das ist ja auch dieses Rock-Ding, so, wir, ja, sind alle noch so, wir sind eigentlich alle noch so wild geblieben, wir sind noch voll Rock'n'Roll. Ja. Ich glaube, jetzt kommt der obligatorische Podcast-Klugang von mir. Schön fand ich auch, sehr schön fand ich auch, es wurde natürlich auch der Brautstrauß geworfen. Ja, ja. Und das auch, bestimmt, das war eigentlich auch ein schöner. Marlenes Familie war erpicht darauf, dass Marlene nun als unverheiratete Frau da jetzt sich mit hinstellen soll. Also es geht ja darum, beim Brautstrauß werfen, das wurde dann ja auch gesagt, irgendwie alle unverheirateten Frauen sollen sich da hinstellen. Ne? Ja. Und Marlenes Familie die ganze Zeit so, komm Marlene, stell dich da mit hin, komm, ich muss dich da auch hinstellen. Und an dem Punkt dachte ich auch echt, da dachte ich ganz kurz, ob ich jetzt gleich meine über den ganzen Abend zusammengehaltene Fassung verliere und mich einfach mal umdrehe und sage, sorry, wir dürfen nicht heiraten, warum sollen wir uns da hinstellen? Es ist irgendwie... Ach, Mann. Ja, und ich hatte ja noch kurzzeitig überlegt, ob ich mich einen Anzug dann da so hingeselle und hallo, so, ja, und so mit so einem Hechtsprung. Und so todesmutig irgendwie so genau im Flug schon fangen und mich dann so auf den Boden abrollen oder sowas. Und dann so, das yes, ist für die Homo-Ehe. Diese Hochzeit kriegt ihr nicht. Die geht an uns. Der Brautstrauß wurde übrigens nicht gefangen, sondern er hat nur eine getroffen. Genau. Das war das Lustige. Es hat eigentlich niemand hat diesen Strauß gefangen, sondern es wurde tatsächlich, der ist einfach irgendeiner an den Kopf geflogen. Das war, aber die durfte ihn dann trotzdem vermeiden. Vom Brautstrauß getroffen. Wow. Ja, es wäre gut gewesen, wenn du den gefangen hättest. Vielleicht noch so aus von der Seite irgendwie reinhechten. Das stimmt, er ist noch so. So schauen wir uns irgendwie ich und dann so und auf einmal so, zack. Meine. Schön, da könnte ich eigentlich auch, hätte ich eigentlich gut meine Basketballfähigkeiten anwenden können. Da kann ich auch so gedacht, gut so genau. Bälle rausfangen und genau. Sowas, hätte ich sofort mit dem Brautstrauß machen können. So eine andere Störtaktik, die uns zwischendurch auch aufgefallen ist, die vielleicht auch nochmal erprobt werden sollte bei der nächsten Hochzeit, war, während die Hochzeitstorte auf dem Tisch steht und alle sie fotografieren. Oh. Hingehen und sie anschneiden. Das wäre bestimmt auch gut. Ja. Weil es hat irgendwie ungefähr erst wurde die Hochzeitstorte ausgepackt und hingestellt und dann hat es gefühlt eine halbe Stunde irgendwie gedauert, bis sie dann tatsächlich mal angeschnitten werden konnte, weil irgendwie 20 Leute sofort aufgesprungen sind und 100 Fotos pro Person irgendwie von diesem Ding gemacht haben. Wow. Dass sie nicht schlecht geworden ist dabei, ne? Ja. Und da hatte ich mir dann vorgestellt, wenn man so ganz lässig mit einem Messer und einem Teller in der Hand dann so so zu dem Kuchen, zu der Torte tritt und sich dann so ganz selbstverständlich irgendwie so ein Stück rausschneidet und dann wieder davon schlurft oder sowas. Oder einfach reingreifen. Oder auch schön einfach so ein Stück aus der Torte reißen. Oder, das ist toll, oder reinbeißen, auch schön. Hingehen und einfach reinbeißen. Da hatten wir ja auch gleich die gleiche Assoziation. Ne? Ich dachte ja auch an so eine Filmszene, wo dann alles in Slow Motion kommt. Also, stimmt. Nein, die Torte. Weil die Leute hinstürzen und versuchen, mich irgendwie wegzubloggen oder sowas und Bein zu stellen oder sowas. Naja, gut, also das ist. So Bodycheck-mäßig, so zack. Da schieben sich dann sofort diese zwei Türsteher-Typen irgendwie. Ja, dafür waren die aber schon fast besoffen. Ja, stimmt. Das war ja dann auch, das war ja auch unser gesteigerter Vorteil mit Verlauf des Abends, dass alle viel zu besoffen irgendwann waren. Hm. Aber da hatte ich schon teilweise echt Angst. Also als ich so mitbekommen habe, wie sich da so diese sehr aggressive Alkoholstimmung zumindest in einem Eck irgendwie zusammenbraute und die auch schon halt so mit direktem Blick zumindest auch auf uns gerichtet waren, zumindest so teilweise, dachte ich schon so, na, was kann da jetzt irgendwie noch draus entstehen? Hm. Aber zum, also vielleicht war es echt so eine, vielleicht hat es tatsächlich geholfen, irgendwie so diese grundsätzliche Distanz der kompletten Hochzeitsgesellschaft quasi uns gegenüber, dass dann selbst irgendwie das total komisch oder unrealistisch gewesen wäre, dann auf einmal zu uns zu kommen, weil wir uns ja auch überhaupt nicht angeboten haben. Hm. So. Ja, das muss man, glaube ich, auch nicht machen. Ah, diese Fotos, das ist unglaublich. Also was Leute an Fotos gemacht haben, die müssen echt... Was die am Ende irgendwie an Hochzeitsbildern irgendwie geschickt bekommen. Das werden Giga-Terabytes irgendwie sein an Material. Wenn allein irgendwie die Torte 100.000 Mal fotografiert wurde. Einfach nur die Torte. Jetzt kommt die Torte. Und wir haben den Trend entdeckt, dass es irgendwie besonders toll ist, irgendwie. Es gab ja mehrere Geschenke, in dem ein Hochzeitsbild von denen ja schon direkt dann drin stand. Ja. Also haben Leute irgendwie bei der Trauung schon Fotos gemacht von denen und dann in ihr Geschenk integriert irgendwie dann noch schnell ausgedruckt irgendwo. Und dann irgendwie, dass es dann sofort da ist. Ja. Also das scheint irgendwie sehr... Aber da wussten wir ja auch nicht, ob das ein Trend ist oder ob wir einfach auf zu wenig Hochzeiten sind, um das jetzt... Wahrscheinlich ist es völlig normal. Ja, aber ich glaube, vor ein paar Jahren war es noch nicht so normal. Ja. Weil es einfach noch andere technische Voraussetzungen gab. Klar. Vor ein paar Jahren. Ja. Marlene, beeil dich! Mich drängt es leider auch gerade auf die Toilette. Ich möchte dich jetzt ungern alleine lassen. Sonst würde ich ihn monologisieren. Was? Ja, wir haben hier noch eine kleine flauschige Katze. Was ist denn los? Sag mal was zur Hochzeit, Katze. Ja. Hochzeit? Ja. Habt ihr das gehört? Das ist das Statement der Katze zur Hochzeit. Vielleicht auch liegt es daran, dass sie Hunger haben. Tja. Ja, und am Ende wurde dann eben noch dem Auto... mit dem wir gefahren sind, das Nummernschild hinten abgerissen. Also haben wir nicht mitbekommen, es war auf einmal weg. Und es war klar, dass es irgendwie gewaltvoll irgendwie komplett abgerissen worden sein muss, weil man so auf diese Art und Weise nicht einfach ein Nummernschild verliert. Hm. Also so inklusive der Plastikverkleidung. Was dann unseren heutigen Tag auch nochmal unschön verlängert hat, weil ich dann den Autobesitzer noch zur Polizei fahren musste, weil er noch so restalkoholisiert war, dass er nicht fahren konnte. Nein. Ich konnte sofort auch einspringen. Achso, du musst auch. Ah, verstehe, deswegen. Was ich auch dann gestern und heute dann nochmal feststellen durfte, also ich habe jetzt entdeckt, warum eigentlich die klassische Autofahrerverteilung in Ehen die Männer fahren, die Frauen fahren bei ist. Ich habe also irgendwie den Mann von Marlenes Mutter nach Hause, also ich habe alle nach Hause gefahren, weil der Mann von Marlenes Mutter was trinken wollte. Das heißt, ich bin nüchtern geblieben, war auch bestimmt ein guter Blick auf die Hochzeitsgesellschaft, nüchtern zu bleiben. Ich weiß nicht, ob das so geholfen hat. Und am Ende. Sehr tapfer. Also irgendwie alle dann nachts nach Hause gefahren. Leider auch dann eine Stunde irgendwie von diesem Ort bis wieder dahin, wo wir geschlafen haben. Und es ist unglaublich, was sich so einige Typen rausnehmen, wenn man Auto fährt, ihren Senf dazu abzugeben. Unglaublich. Also ich glaube, ich habe wirklich jeden, ich weiß jetzt zwischen dem Ort, auf einer Strecke von einer Stunde, weiß ich jeden potenziellen Ort, wo ein Blitzer stehen könnte, wo ein Wildschwein kommen könnte, wo ein Reh kommen könnte, wo die Kurve ist, die man schnell nehmen kann, wo die Kurve ist, die man langsam nehmen muss. Es war ganz entzückend. Mir wurde sogar ins Lenkrad gegriffen. Nein. Ja, doch. Ach du Scheiße. Das hat ja schon gereicht. Einmal irgendwie diese... Er hat mir irgendwas Sprenkelanlage, diese... Ja, halt so diese... Unglaublich. Das, ich habe schon gesagt, dass deine Fähigkeit zum Stoikertum da wirklich sehr... Sandruhe. Oh, das klingelt das Telefon. Das muss jetzt mal ein bisschen klingeln. Voll Alarm heute. Fiepende Katzen. Echt? Dann möchtest du vielleicht ganz kurz ans Telefon gehen? Oder? Soll ich? Vielleicht kannst du kurz sagen, dass wir gerade vielleicht mal zurückrufen. Ich kann dann eben noch kurz was zum Brautstrauß sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon gesagt habt. Ich habe nur gehört, dass du gesagt hast, dass du die Idee ganz lustig fandst, dazwischen zu stehen. Ja. Lustigerweise war ich mir relativ sicher, dass sie dich gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Aber was ich noch dachte, ist, dass mir erst im Nachhinein eigentlich so richtig bewusst geworden ist, warum das eigentlich eine total absurde Idee gewesen wäre, wenn ich da jetzt hingehe oder wir da jetzt hingehen, um diesen Brautstrauß zu fangen irgendwie. Weil heiraten ist an sich, ne, das kann man ja noch vielleicht mit irgendwie so Verpartnerungen irgendwie noch verargumentieren, ja. Aber wen denn? Also ich meine, spätestens bei der Frage, wen denn, ist irgendwie dann auch wirklich geklärt irgendwie, dass das einfach mal totaler Quatsch ist und hat auch dann schon wieder diesen Brautstraußwurf total ad absurdum geführt, beziehungsweise dann ja irgendwie auch nochmal erfrischend, finde ich, darauf hingewiesen, dass das eben alles doch nicht so einfach ist, wer jetzt unverheiratet ist und wer verheiratet ist und so. War's wichtig, Schatz? Ja. Ja, okay. Dann müssen wir gleich nachher nochmal zurückrufen. Ja, ich habe es schon geklärt. Ach. Sehr gut. Ja. Jetzt habe ich das verpasst mit dem Brautstrauß. Ja, ich habe nur gesagt, dass mir erst im Nachhinein so bewusst geworden ist, wie absurd eigentlich die Idee ist, dass ich da hingehe, weil ich relativ sicher war, dass Steff gar nicht auf dem Schirm war. So. Ich bin mir nicht so sicher. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Es wäre auch schön, wenn wir einfach alle drei dahin gegangen wären. Ja. Ah, lalala. So eine Vorderfrau-Ding. So. Wir haben noch Strategie, zwei blocken die anderen und so. Und ja, eine Person schnappt sich. Ja. Ja, nicht, dass mir das eigentlich erst im Nachhinein so bewusst geworden ist, wie absurd eigentlich diese Vorstellung ist, dass wir da irgendwie hingehen. Wir hätten auch erstmal ausdiskutiert können, wer jetzt eigentlich als Frau zählt und wer nicht. Genau. Und, und dass ich es irgendwie aber auch dann so ganz erfrischend fand, irgendwie so den Gedanken, dass wir dann so ein bisschen demonstrativ demonstrieren konnten, wie absurd, oder wie, was heißt wie absurd, aber wie wackelig auf welchen wackeligen Füßen dieses Brautstrauß-Werf-Ding, was ja nun wirklich eine sehr alte und wirklich nun wirklich von jedem irgendwie von jedem gekannte Tradition ist. Ja. Auch was für ein dünnes Gerüst eigentlich steht und wie leicht man da eigentlich das umpusten kann. Mhm. So. Naja. Ja. Wie gesagt, die Braut hat ja auch gar nicht nochmal nachgefragt, ob wir dann. Genau, das muss man ihr wirklich sehr zugute halten, dass sie da tatsächlich das sofort akzeptiert hat. Mhm. Dass wir die falschen Personen für dass die wir nicht Meute hinterm Brautstrauß sind. Also ich habe auch schon mal einen gefangen. Also ich habe den von meiner Mutter gefangen. Oh. Das war doch extra. Nee. Das hat sie bestimmt gezielt. Das ist meine Tochter, wo ist sie? Nee, überhaupt nicht. Nee. Damals war ich auch in einer lesbischen Beziehung, die auch nicht mitgekommen ist damals zu dem Event. Das war auch schon, naja, egal. aber das war damals auch schon sehr absurd. Ja, yeah, ich hab ihn. Genau. Wieder eine Hochzeit weniger für euch. Ja, reicht irgendwie, oder? Reicht langsam? Ne? Ja. Reicht so langsam. Kommen wir zu was ganz anderem? Was? Zu was ganz anderem? Ja. Was denn? Musik? Musik, so. Ja. Oder hey, was? Hattest du noch Achso, du hattest noch. Entschuldigung. Ich wusste nicht, habe ich jetzt noch was. Aber jetzt bin ich, weiß ich auch gerade. Oh Gott, nein. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, Stern. Oh nein. Oh Gott. Ach ja, genau, ich wollte noch mal kurz auf das Essen hinweisen. Das Essen, ah, ja, das Essen. Wollen wir noch mal ganz kurz das Essen noch essen und dann können wir wunderbar die Musik essen. Ja. Also ne, ich hatte die obligatorische das könnte ich nicht Diskussion tatsächlich mit meinem Tischnachbarn. Hm. Oh, gar kein Fleisch? Nein, das könnte ich nicht. Ja, das dann war's schön. Ja. Ja, auch dass irgendwie deine Mutter hat ja auch nochmal darauf hingewiesen und dass es ja auch mehrere Leute irgendwie gibt in der Gesellschaft, die wohl irgendwie sich vegetarisch ernähren würden. Mhm. Und so. Was, oh, da fällt mir noch was ein, aber das kann ich dann direkt dran knüpfen. Also dass halt irgendwie dieses, es gibt was Vegetarisches oder es gibt was für Vegetarier oder sowas, irgendwie halt so wie immer aussah. Also es gab irgendwie das Beilagengemüse und die ja. Nudeln und Kartoffeln. So. Mit und eine Soße, wo kein Speck drin war. Ja. So, und das ist halt dann irgendwie das, was, was als vegetarische irgendwie bezeichnet wurde. Mhm. Das fand ich schon mal sehr spannend. Ja, wie immer halt. Oder halt so ein Salatbuffet, ja. Wo man sich selber zusammenschießen kann und so. Als ist irgendwie, als wäre es dankbar sein dafür, wenn mal kein Speck irgendwie in jeder Soße drin ja, ist. Ja, wirklich, ne? Als wäre es irgendwie so Usus, dass man alles wirklich mit Fleischbeilage macht. Also Kartoffeln kochen und gleich nochmal Würstchen mit reinhauen, oder? Aber dafür irgendwie mit dem Hinweis, mit dem ganz expliziten Hinweis der Frau, der Braut, an die Rat, also irgendwie so an die Schwangeren irgendwie so. Es gibt zwei Käsesorten, die nicht aus Rohmilch hergestellt wurden. Nee, die Rohmilchkäse sind. Achso, deswegen mussten sie dann besonders, die dürfen sie nicht essen. Die dürfen sie nicht essen. Das fand ich halt irgendwie sehr spannend, weil es irgendwie doch nochmal eine sehr spezielle Sache irgendwie war. Mhm. Wo irgendwie das wurde erwähnt, dass es wurde. Auch vegetarisches Essen gibt. Es wurde nicht darauf hingewiesen, was vegetarisch ist. Man hat mal wieder den Vorpasta gemacht und hat irgendwie nochmal geguckt, was denn so vegetarisch ist und was nicht. Aber dass da Rohmilchkäse anwesend ist, der gefährlich für den Nachwuchs sein könnte, ist ja auch irgendwie sehr, naja gut, das besprechen wir ein andermal. Mhm. Wie gefährlich oder nicht gefährlich das ist. Das fand ich auch sehr spannend. Also was mir jetzt nochmal bei Schwangerschaft und so einfällt, ist, was ich schon sehr spannend finde, ist, wenn man so ein Heteropaar ist, was so an Erwartungen auf einen zukommt. Also was Leute an Erwartungen an einen rantragen. Also ich bin mir sicher, dass die beiden zum Beispiel echt häufig jetzt in dieser Zeit hören, wann denn so die Kinder kommen oder so. Oder auch Kinder schon mal geplant sind oder so. Das war ja, glaube ich, auch in diesem Fragebogen in dem Hochzeitsbuch auch mit drin schon. Ja, ja, ja. Und so. Es wurde auch sofort, das war einer der ersten Kommentare vom Brautvater, das hatte ich nur zufällig gerade beim Gratulieren mitbekommen, dass er da auch zu seiner, was ist denn das für ein Verwandtschaftsgrad dann, also die anderen, also quasi zu der Mutter meines Cousins. Schwägerin. Nee, das ist ja dann nicht schwer. Also naja, jedenfalls dann meinte, na dann hoffen wir mal, dass da jetzt viele große Holzmänner draus entstehen. Oh Gott. Also Holzmann ist der Nachname der gemeinsamen. Also. Yippie. Ja. Und dann haben sie sich darüber gestritten, ob es denn jetzt kleine oder große Holzmänner werden sollen. Dürfen es auch Holzfrauen werden? Nee, sind ja Holzmänner alles. Ach so. Ist ja, ich sehe nicht einig. War das dann auch noch irgendwie in dem Zug mit dem Gespräch, dass irgendwie, wenn es nicht klappt, sind immer die Frauen dran schuld oder sowas? Ich habe nur diesen Ausschnitt. Also ich weiß nicht, ob es um Kinder ging, aber es hätte so einfach so gut gepasst. Irgendwie. Keine Ahnung. Da habe ich nicht mitbekommen. Ja, ich denke auch, die werden das jetzt ganz schön häufig hören. Aber ich meine, hey, das eine haben sie jetzt hinter sich, was soll denn jetzt noch kommen? Da das Haus jetzt noch, ne? Ja. Naja. Und sonst? Na, ich glaube einfach, dass es auch schon ein ganz schöner Druck ist. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass, wo du irgendwie vorhin meintest, dass es gerade so normal ist, dass alle heiraten. Ich glaube, so die Kehrseite davon ist halt auch, dass man total unter Druck steht. Wenn alle Freunde um einen herum heiraten, dann ist man irgendwie automatisch unter so einem Konkurrenzding plötzlich, dass man dann irgendwie wahrscheinlich auch total dumme Sprüche kriegt. Wenn man dann noch nicht geheiratet hat. Ja, man muss hat, sich einfach abgrenzen irgendwie, ja. Ne? Das merkt man ja. Wir haben ja gerade gemerkt, wie schwer es dann auch so fällt, anders zu sein. Ja, krass. Und wie oft man dann auch in so eine Position kommt, sich plötzlich verteidigen zu müssen. Ja. Warum man jetzt dringend in wilder Ehe leben muss. Ja, genau, wilde Ehe. Das kam stimmt, wilde Ehe, haben sie auch gesagt. Ja. Wilde Ehe. Naja, war trotzdem interessant. Also war trotzdem auch sehr lehrreich. Für mich auch persönlich nochmal so ein Hochzeitsevent auch mal live irgendwie mitzuerleben und nicht nur aus dem Fernsehen. Aber Fernsehen ist schöner, ne? Da kann man auch Hochzeit früher am Start, Linda Demol. Ach nee, ich glaube... das war spannend. Ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt echt mal erstmal total geschlaucht. Und ich hoffe mal, ihr seid noch da. Weil jetzt kommt noch ein bisschen Musik. Wir setzen die Tradition unseres schlechten Musikgeschmacks fort. Ja, danke, ne? Hier nach Moskau. Ich ja, wir bitten um Musikwünsche. Also wir haben wirklich keinen schlechten Musikgeschmack. Das möchte ich mal jetzt... Also unser Musikgeschmack ist delikat und einzigartig. Und hier nicht einfach rummeckern und so, sondern... partizipieren, Musikvorschläge schicken. Es muss frei sein. Und genau, es muss euch ja auch klar sein, dass wir so die Bonbons, die Pralinen quasi auch ja bisher immer rausgepickt haben von dem, was so an freier Musik überhaupt zur Verfügung steht. Das ist schon okay, was wir spielen. Ja, aber ich habe dann wirklich gedacht, also gerne, wenn irgendeine Person, die das hört, irgendeine Idee hat oder gerne irgendwie oder findet, das würde gut passen oder so, immer her damit. Also sehr gerne. Freuen uns auch wie doll über Kommentare, also über den Kommentar irgendwie von wie hieß sie denn jetzt? Das ist Yolanda? Jo? Oder Jona? Oder Yolanda. Yolanda aus Moskau, über den habe ich mich wirklich sehr gefreut. Irgendwie so. Also das fand ich schön. Heute haben wir aus aktuellem Anlass, wir spielen Musik aus aktuellem Anlass. Also wir spielen das Lied Grundrechtsterror von Bundestag United. Naja, es ist so halb aktueller Anlass, ne? Es sind ja heute Europawahlen. Heute ist ja Wahl, ne? Genau. Und du hast es irgendwie gekriegt als CD von der Piratenpartei, oder? Genau. Immerhin ist da die Verknüpfung, weil die ja auch kandidiert haben heute. Genau. Mit zu den 10% andere gehören, die jetzt schon langsam, die Hochrechnungen waren jetzt vorhin schon so. Ja, wir sollten auch eine Wahlempfehlung sprechen, ne? Ja, das ist ja jetzt auf Wunsch einer einzelnen Hörerin, ist leider zu spät, sorry, wir können keine Wahlempfehlung mehr aussprechen. Also können wir natürlich schon, kommt ein bisschen spät. Ja, also das Lied war schon länger auf Halte sozusagen und auch, weil wir jetzt wirklich ein bisschen gestresst waren von dem ganzen Hochzeitsding irgendwie, haben wir jetzt nicht mehr groß irgendwas anderes rausgesucht. Aber das ist ein sehr schönes, fand ich irgendwie so ganz gut. Also musikalisch weiß ich jetzt nicht so, ist jetzt nicht so der absolute Brüller, aber es passt ganz gut in diese Zeit, weil es eben sich mit, mit Überwachungsstaat. Datenschutz. Genau. Überwachung, Datenschutz, wisst ihr schon, ne? Ja, ihr wisst schon, das andere Thema, was irgendwie nicht nur jetzt gerade uns drei total traumatisiert, sondern auch noch ein paar mehr Leute irgendwie. Und das hängen wir jetzt einfach hinten dran und das nächste Mal vielleicht wieder ein bisschen frischer und auch vielleicht mal wieder mit etwas... Konzept und so? Mit ein bisschen mehr Konzept. Jetzt mussten wir erstmal unser Trauma bewältigen. Ja. Okay. Danke, dass ihr uns dabei geholfen habt. Ja, wirklich. Wirklich, drüber reden ist ja auch gut. Das hilft, Das ist ja katharsisch. Also, gut, also das war's. Kommt gut durch den Juni. Genau. Bis Juli. Bis Juli. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Dass man Internet stärker kontrollieren muss, das weiß man ja inzwischen. Aus der Luft und von der See. Deswegen möchte ich, dass wir mit Hubschraubern die Strecken abfliegen können und die entsprechenden Kameras haben. Wir wollen Kontrollen mit Sprengstoffspionen intensivieren. 44 Millionen Euro pro Jahr. Wir wollen ja nicht die Grundlinien einer restriktiven Haushaltsführung aufgeben. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das belegt die Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Wir wollen alle überwachen. Überall. Das belegt die Gefahr durch Grundrechtsterroristen. In jedem Fall. Die Gefahr ist abstrakt erhöht. Bürgerinnen und Bürger. Wir leben in Deutschland in einem der sichersten Länder der Welt. Glücklicherweise ist die Kriminalitätsrate rückläufig. Die Zahl der aufgeklärten Straftaten ist in den letzten Jahren angestiegen. Ich weiß aber auch, das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger, wie sicher es in unserem Land ist,